Ja, schönen guten Abend. Schön, dass sehr, sehr viele da sind. Sehr viele bekannte Gesichter. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Vortrag gleich umstellen werde, aber müssen wir mal gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Du wolltest noch so ein paar allgemeine Sachen sagen zur FAU und dann würde ich gleich auch sofort einsteigen. Ja, ich wollte nur kurz die FAU vorstellen. Also wir sind die Freie Arbeiterunion, eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, die basisdemokratisch funktioniert. Das heißt, wir treffen alle unsere Entscheidungen zusammen und jeder hat das gleiche Stimmrecht. Und bei uns gibt es keine Funktionäre oder andere Bosse oder so, die irgendwie vorgeben, wie wir zu streiken hätten oder sonst wie unseren Arbeitskampf zu führen hätten, sondern das entscheiden nur wir, die Betroffenen selber. Es gibt seit einigen Wochen, Monaten im östlichen Ruhrgebiet, also speziell in Dortmund und Bochum, die Initiative, eine Sektion hier für die Region aufzubauen. Wir sind derzeit alle in der FU Duisburg organisiert und versuchen jetzt in Dortmund hauptsächlich in Bochum eine eigene FU-Gruppe quasi aufzubauen. Kurz zu meiner Person. Marc, ich bin seit 12 Jahren Anwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht, mache auch sehr viel Strafrecht. Da auch ein Schwerpunkt Opferschutz, Gewaltschutz, Geschichten und Sozialrecht. Das zu meiner Person. Den Vortrag würde ich so aufbauen. Also ich mache sowas öfter. Der ist klassischerweise so aufgebaut, dass der eigentlich, hatte ich auch in der Einleitung und Einleitung geschrieben, ist eigentlich. Sag mal, für Leute, so, die jetzt noch nicht ganz lange aktiv sind, vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben. Deswegen kann sein, dass ihr vieles wisst. Kann sein, dass ein paar neue Sachen dabei sind. Wenn vorab schon gleich, würde ich gleich nochmal freigeben, wenn Wünsche sind, wo ich auf jeden Fall darauf eingehen soll. Wenn irgendwas zu langatmig ist oder auch zwischendurch können wir auch in eine Diskussion einsteigen, soll mir dann auch recht sein, dass das nicht so eine Frontveranstaltung ist. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Vortrag an sich, das ist der, sag ich mal, der Einsteigervortrag, deswegen heißt er auch nicht, läuft nicht unter Repression, weil ich denke, Repression ist aber auch ein politisches Konstrukt. Ich mache hier keine politischen Analysen, sondern hier geht es ganz strikt und ergreifend, ganz basismäßig um die Fragen, womit jeder von uns, wer politisch aktiv ist, wer Demonstrationen besucht, konfrontiert werden kann, ne? Also dann vor allem Strafrecht, die einzelnen Straftatbestände. Ich würde gleich so ein paar ganz beispielhaft vorstellen, so die klassischerweise vorkommen. Habe hier dann auch noch so ein paar Geschichten wie Durchsuchungsbeschlüsse, dass jeder sowas mal gesehen hat, dass man bei Durchsuchungen weiß, was auf einen zukommen kann. Also würde ich im Grunde so ein paar Straftatbestände vorstellen, wo da die Krux vielleicht ist, wie man sich strafbar machen kann. Dann das Strafverfahren kurz darstellen, was natürlich relevant ist im Hinblick auf die eigenen Rechte und auch Pflichten, die man da gegebenenfalls hat. Und dann dazu übergehen, im verwaltungsrechtlichen Bereich, im öffentlich-rechtlichen Bereich, was zu erzählen zu der Problematik Versammlungsrecht, wie sieht es aus mit verschiedensten Auflagen im Rahmen der Gefahrenabwehr, was kann man gegebenenfalls dagegen machen. Das würde ich aber alles relativ kurz halten, weil man eigentlich zu jedem der verschiedenen Themen einen ganzen Abend füllen könnte. Ich will das ja hier nicht, ich will euch nicht überstrapazieren, meine Stimme auch nicht. Deswegen, wenn irgendwelche Fragen sind, was ich schwerpunktmäßig vielleicht machen soll, wenn gesagt wird, okay, Strafverfahren, einzelne Straftatbestände sind nicht gewünscht oder ganz bestimmte sind gewünscht, würde ich das versuchen einzubinden. Ansonsten fange ich gleich einfach erstmal an und vielleicht kommen wir in so einen Austausch. Gibt es da schon irgendwas, was besonders gewünscht wäre, was nicht gewünscht ist? Also wie gesagt, das ist eigentlich ein Vortrag für viele Junge, für Neueinsteiger, deswegen mache ich das auch oft in Zusammenhängen, wo relativ junge Leute sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Also für solche Leute ist das eigentlich gedacht. Was ich da auch mal sage, ist der Mindestlerneffekt, den alle mitnehmen sollen, ist, mit Polizisten, mit Polizeibeamten im Rahmen von, sag ich mal, Strafverfahren, Ermittlungsverfahren wird nicht geredet, ohne dass man Rücksprache gehalten hat, zumindest mit erfahrenen Leuten, am besten natürlich mit dem Verteidiger. Also wenn das als Mindestlerneffekt dabei rumkommt, umso besser, ne? Also das ist eigentlich das, und dann könnte man die Veranstaltung eigentlich schon schließen. Ich würde gerne mit so einem Beispiel einsteigen, was jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, der auf einer Demonstration ist. Mehrere Personen. Es erfolgt eine Festnahme, eine vorläufige Festnahme durch Polizeibeamte. Einige der Teilnehmer waren vermummt. Es kommt zum Flaschenwurf und Einsatz von Pyrotechnik. Also eigentlich das, was, sage ich mal, auf Demonstrationen durchaus mal vorkommen kann, was auch, sage ich mal, bei Fußballspielen oder sonstigen Veranstaltungen, wo auch Leute von Repressionen betroffen sein können, vorkommt, passiert. was jeder auch schon mal gehört hat, ist dieses klassische Vermummungsverbot. Also, ne, wir haben jetzt hier die Situation, die Leute waren vermummt. Das ist ein Straftatbestand aus dem Versammlungsgesetz. Also eigentlich nicht aus dem eigentlichen Strafgesetzbuch, sondern aus dem Versammlungsgesetz. Und da muss man wissen, das gilt nicht nur für klassische Demonstrationen, sondern auch im Rahmen von Fußballveranstaltungen, von Volksfesten, von im Grunde allen öffentlichen Geschichten. Also es steht zwar im Versammlungsgesetz, ist aber anwendbar auf alle möglichen Menschenansammlungen, wo man sich dann vermummt. Es ist nicht nur die klassische Vermummung zur Identitätsverschleierung, das ist, sage ich mal, so eine Definition dann davon, wodurch man sich strafbar machen kann, sondern es geht auch um sogenannte Schutzbewaffnung. Das heißt also, man kann auch, indem man Protektoren mitnimmt, indem man Mundschutz, also einen Zahnschutz trägt, Sonnenbrillen, kann man sich dann auch dadurch strafbar machen. Wichtig ist immer, dass, um sich da strafbar zu machen, dass das auch zur Identitätsverschleierung ist. Das gehört quasi mit zum Vorsatz. Das heißt, hat man jetzt so eine klassische Demonstration, wo es geht um Atomkraftwerke, das heißt, die Leute haben diese weißen Strahlenanzüge an und haben vielleicht Gasmasken auf sowas, dann ist das eigentlich keine klassische Vermummung und man würde sich dadurch nicht strafbar machen. Ist natürlich immer so eine Abwägungsfrage, wenn daraus jetzt Gewalttätigkeiten aus dieser Menschenmenge dann hervorgehen, dann fällt es natürlich dann auch wahrscheinlich wieder unter die Vermummung. Aber grundsätzlich ist es so, wenn das vom Demonstrationszweck gedeckt ist, dass man sich vermummt, was weiß ich, man macht eine Karikatur, dass man sich als so eine Klauennase aufsetzt, diese Strahlenanzüge hatte ich gerade erwähnt, fällt das nicht unter dieses Vermummungsverbot. Was auch immer streitig war, auch in der Rechtsprechung, sind diese Regenmäntelgeschichten. Man kann natürlich auch sagen, Regenmantel fällt unter Schutz, so einer Schutzbewaffnung. Ne? Man Regenmantel, Wasserwerfereinsatz, man schützt sich ja dadurch. Ist auch mal entschieden worden in einer recht skurrilen Entscheidung, wo dann gesagt wurde, ja Moment, man muss ja nicht im Grunde das nutzen als Schutzbewaffnung, weil man Teil von einer unfriedlichen Menschenmenge ist, sondern man kann ja damit auch rechnen, dass vielleicht Wasserwerfereinsatz ist und man will sich im Grunde nur dafür schützen. Das ist in dem Falle gut gegangen, muss aber nicht gut gehen. Das heißt, da ist ja sowieso immer, wie in allen rechtlichen Geschichten, ist immer ein Einschätzungsspielraum, der sehr weitgehend ist für die Verfolgungsorgane dann. Eine skurrile Definition ist auch noch, was ist denn jetzt eigentlich unkenntlich machen? Also man muss unkenntlich gemacht werden im Sinne von Identifizierung. Und da wird darauf abgestellt, wie viele Sinnesorgane sind noch frei, wie viele Sinnesorgane sind zu sehen, können, sag ich mal, herangezogen werden für die Strafverfolgungsbehörden. Und dann gibt es da so eine Festlegung, ist das Kinn verdeckt, müssen noch drei weitere Sinnesorgane zu sehen sein, bei nicht verhüllter Kinnpartie müssen noch zwei Sinnesorgane zu sehen sein. Also das reicht nach Definition aus, um jemanden zu identifizieren. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass teilweise vertreten wird durch Gerichte, das ist aber zwischen den Gerichten auch streitig, dass zum Beispiel bei Situationen, wo fotografiert wird, wo Demonstrationen, wo Veranstaltungen fotografiert werden durch politische Gegner, also entschieden ist das worden explizit für Rechtsextremisten, die sich vermummt haben, da wurde gesagt, okay, da geht es ja nicht darum, sich zu verschleiern, die Identität zu verschleiern gegenüber Strafverfolgungsbehörden, sondern gegenüber dem politischen Gegner, da wurde dann gesagt, okay, dann in dem Fall hat man sich nicht strafbar gemacht. Gibt es einzelne Entscheidungen, zum Beispiel Hannover sagt, passt, in Berlin ist es anders, also gesagt, das ist aber nicht höchstrichterlich entschieden, das ist immer von Ort zu Ort unterschiedlich. Bei dem von mir gewählten Beispiel hätte man im Grunde ja auch gerade durch den Flaschenwurf, wenn dadurch jemand verletzt wird, die Problematik Strafbarkeit durch Körperverletzung, hier gibt es einmal eine einfache Körperverletzung und dann Qualifizierungen dazu. Wenn Körperverletzungen begangen werden durch den Einsatz von Waffen, von gefährlichen Gegenständen, Zufügung von Giften oder durch mehrere gemeinsam, was ja, sage ich mal, bei Demonstrationen in der Regel der Fall ist, man ist eigentlich nicht alleine, oder auch bei irgendwelchen Fußballgeschichten, das sind ja immer Gruppendelikte. Das ist vor allem dafür relevant, weil der Strafrahmen ganz immens nach oben geht. Also einfache Körperverletzungsdelikte werden in der Regel bei Ersttätern oft eingestellt, es sei denn, man schlägt jetzt einmal den Bundeskanzler oder sowas, ne, dann ist ein besonders öffentliches Interesse da. Der Strafrahmen geht immens nach oben, bei der gefährlichen Körperverletzung, das ist 6 Monate Mindeststrafe. Das ist natürlich ein Problem für alle, die damit konfrontiert sind. Und man ist relativ schnell damit konfrontiert, weil es reicht aus, dass zwei Leute gemeinsam auf jemanden einwirken. Dann gibt es noch weitere Qualifizierungen, wenn jetzt, sag ich mal, eine besonders schwere Folge festzustellen ist, jemand verliert das Auge, jemand verliert die Zeugungsfähigkeit, dann ist das eine schwere Körperverletzung, die noch höher bestraft wird. Da ist man dann gleich schon im Straftatbestand 1 Jahr bis 10 Jahre. Was auch eine sehr, sehr was in so einer Gummiparagraph oder Auffangparagraph ist, ist Beteiligung an einer Schlägerei. Das heißt, das ist ein von mehreren verübter Angriff. Und da reicht es aus, dass im Grunde diese schwere Folge eintritt, die ich gerade beschrieben habe. Also, ne, jemand verliert das Augenlicht, jemand verliert die Zeugungsfähigkeit, jemand verliert ein wichtiges Glied des Körpers. Und da reicht im Grunde nur für die Strafbarkeit aus, dass man Teil dieser Menschenmenge ist. Also es ist ein gemeinsam verübter Angriff, ne? Also ihr 20 greift mich an und dann reicht es im Grunde an, wenn der Letzte der Reihe noch irgendwo dabei war, Teil dieser Menschenmenge. Er muss aber auch Teil sein, um diese Strafbarkeit dann, sag ich mal, zu begründen. In eine ähnliche Richtung geht auch das, was diese Landfriedensbruchparagraphen, das sind auch absolute Gummiparagraphen. Da ist es auch so, dass beim Landfriedensbruch die Menschenmenge ausreicht, um eine Strafbarkeit zu begründen. Da ist die Definition, dass im Grunde Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge heraus verübt werden müssen. So, und da muss nicht jeder sich daran beteiligen, es reicht, wenn man Teil dieser Menschenmenge ist. Und um das zu begründen, ist es ganz, ganz weitgehend. Man muss im Grunde sich nicht entfernen. Ne? Also dieses bloße Entfernen reicht nicht, aber zum Beispiel gestikulieren, klatschen, Parolen rufen, Teil dieser Menge sein, dieses Organismus der Gruppe. Das reicht im Grunde aus für auch einen Landfriedensbruch, für eine Strafbarkeit daraus. Die Gewalttätigkeiten müssen nicht nur gegen Personen verübt werden, es reicht auch Schaukeln an Autos, Werfen von Farbbeuteln, Werfen von Steinen, Erdklumpen, auch Eiern. Ein Gericht hat auch mal ausreichen lassen, dass ein Polizeihund verletzt wurde, also beziehungsweise beschmutzt wurde, das hat auch ausgereicht. Was jeder wahrscheinlich auch schon mal gehört hat, ist der Straftatbestand. Jetzt stört die Musik schon ein bisschen, muss ich sagen. Der Straftatbestand. Der Nötigung, da hat es Entscheidungen gegeben, also Nötigung, Sitzblockaden. Das ist im Grunde der Klassiker, wo man als nötigend sich strafbar machen kann. In den 90ern hat es eine Entscheidung gegeben des Bundesverfassungsgerichts, wo gesagt wurde, dass bloße Sitzblockaden eigentlich keine Gewalt sind. Also für Nötigungen muss Gewalt eingesetzt werden. Und also bei Nötigungen muss Gewalt eingesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat erklärt, dass das bloße Hinsetzen, das bloße Aufhalten von Personen nicht unter den Gewaltbegriff subsumiert werden kann. Jetzt hat das hat natürlich, sage ich mal, großen Niederhall gefunden, hat sich niedergeschlagen, auch in der politischen Szene. Und der Bundesgerichtshof als höchstes Strafgericht hat aber gesagt: Moment, das mag sein, dass es keine Gewalt ist, aber dann halt nur für den Ersten, der, sage ich mal, vor dieser Blockade ankommt, weil das ist dann nur eine psychische Einschränkung. Der kann ja theoretisch drüber fahren, der kann die Leute aus dem Weg räumen. Für den ist das keine Gewalt, weil das ist nur psychisch wirkend. Wenn ich jetzt aber mit einem Auto irgendwo ankomme und ich bin der Zweite in der Reihe, dann bin ich ja daran gehindert, weil vor mir steht schon jemand. Ne? Also die Unterscheidung ist, Bundesverfassungsgericht sagt, sich hinsetzen ist keine Gewalt. Bundesgerichtshof sagt, Moment, mag sein, weil die müssen das ja akzeptieren, die müssen das ja auch mit einbinden in die eigene Rechtsprechung, sagt dann aber, das kann sein für den Ersten, der ankommt, an der Blockade. Ich komme mit dem Auto an, ihr drei sitzt da. Ich komme an, dann wirkt das nicht als Gewalt auf mich, sondern ist so rein psychische Geschichte für mich. Ne? Ich kann machen, was ich will. Ich habe die freie Wahl. Der Zweite, der hinter mir ankommt, der hat nicht mehr die freie Wahl, weil ich stehe ihm im Weg. Ist natürlich haarsträubend, aber es führt zu Verurteilungen bei Sitzblockaden. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, das ist im Grunde ein ähnlicher Gummiparagraf und wird gerne benutzt, wenn Polizeibeamte mal übers Ziel hinausschießen. Ne? Also wenn Polizeibeamte wissen, wir haben vielleicht übers Ziel hinausgeschossen, in der Wache hat es Verletzungen gegeben, vielleicht haben wir zu viel Pfefferspray eingesetzt, vielleicht haben wir auch zu viel geknüppelt, dann kann man davon ausgehen, dass man auf jeden Fall eine Anklage oder eine Anzeige zumindest deswegen bekommt, um die Leute erstmal ruhig zu stellen. Ja, weil da auch die Voraussetzungen für eine Strafbarkeit oder ein Ermittlungsverfahren sehr, sehr gering sind. Ja, also da reicht zum Beispiel aus, das aktive Verhindern der Festnahme. Also, ne, also man muss sich nicht festnehmen lassen, man kann auch abhauen, gar keine Frage. weil man ist ja nicht gezwungen, an der eigenen Verurteilung mitzuwirken, sondern es reicht zum Beispiel aus, ein Losreißen. Na, ich habe einen Fall gehabt, sollte jemand festgenommen werden, ist an der Jacke festgehalten worden, der Polizeibeamte hat sich den Finger umgeknickt, sagt er, und er hat sich den Fingernagel verletzt. Das hat ausgereicht. Die Polizeibeamten sind ja auch nicht doof, die werden ja auch ausgebildet, ne? Die gehen durch so eine Ausbildung, oder haben die das von den Polizeibeamten im Rahmen der Festnahme oder beziehungsweise der Anzeigenerstattung dann auch so abgesichert, dass sie gesagt haben, ich habe mir nicht nur den Finger wehgetan, sondern die Person, die ist dann in den Hinterhof gelaufen und ist dann auf mich auch noch bedrohend zugekommen. So, das reicht auch. Also drohen mit Gewalt, also ne, ich baue mich vor einem Polizeibeamten auf und sage, spreche den vielleicht auch noch an, aggressiv reicht dann im Grunde auch aus. Wie gesagt, in diesen Geschichten ist man ganz schnell drin. Es reicht zum Beispiel auch, wenn man jetzt mit dem Auto festgenommen wird, das Festhalten am Lenkrad. Wie gesagt, wichtig zu wissen, abhauen darf man, solange man noch nicht festgenommen ist, solange die einen nicht in der Hand haben. Haben die einen, kann ich nur empfehlen, unter dem Gesichtspunkt, dass man sich nicht auch noch strafbar machen will, man macht gar nichts mehr. Weil die haben einen ohnehin, ja, versucht man sich wegzureißen, dann sind die ganz schnell verletzt. Und ja, was dann zu Ermittlungsverfahren führt. Raubdelikte, eigentlich sag ich mal, in politischen Zusammenhängen nicht ganz so, kommen nicht ganz so häufig vor, aber ich habe letztens gesehen, hier bei einer Demo gegen Nazis, da ist so eine schwarz-weiß-rote Fahne verbrannt worden, die man angeblich vorher sich besorgt hat von der Gegenseite. Jetzt ist es so, im allgemeinen Sprachgebrauch kann man sowas als Raub ohne weiteres qualifizieren. Ja, da wird man sagen, ja, haben sie geraubt oder geklaut, wie auch immer. Die Unterscheidung zwischen Raub und Diebstahl wird im Strafrecht ganz besonders relevant, auch wegen der Rechtsfolgen, die da zu tragen kommen. Weil bei einem einfachen Diebstahl, ist es ein einfacher Diebstahl, wird es auch genauso wie bei einer einfachen Körperverletzung in der Regel eingestellt. Bei einem Raub gehört aber dazu, ich will irgendwas haben, ich will das in mein Eigentum überführen und ich wende Gewalt an oder ich drohe mit Gewalt an. Das ist räuberische Erpressung, was, sage ich mal, vom Ergebnis her dasselbe wäre. Das ganz Gefährliche am Raub ist, dass die Mindeststrafe für einen Raub ein Jahr ist. Das heißt also bei so einer Geschichte, wenn ich irgendwas in mein Eigentum überführen will und ich wende Gewalt an oder ich bedrohe jemanden, dann ist gleich Mindeststrafe ein Jahr dabei und das kann zur Bewährung ausgesetzt werden, muss aber nicht. Noch schlimmer wird es, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Waffen oder gefährlichen Gegenstände dabei habe, dann geht der Strafrahmen noch mal höher, dann ist nämlich das bloße Dabeihaben schon führt zu einer Strafbarkeit von mindestens 3 Jahren und setze ich dann noch vielleicht irgendwas ein, irgendeine Waffe, Messer oder einen gefährlichen Gegenstand, dann ist man schon gleich bei 5 Jahren und ab 5 Jahren oder besser gesagt ab 2 Jahren ist nichts mehr bewährungsfähig, das heißt, man sitzt dann und man sitzt im Gefängnis mit Leuten, die man eigentlich so nicht gerne kennen möchte. Jetzt ist es aber so für den Raub und da hat es auch diverse Entscheidungen schon gegeben, das kommt eigentlich aus der Rockerszene, diese Rechtsprechung. Da ist einem Mitglied einer Rockergruppierung die sogenannte Kutte entrissen worden, um die zu vernichten. So. Und das hat das Gericht gesagt, reicht im Grunde nicht dafür aus, dass das ein Raub ist. Weil beim Raub ist es so, will ich irgendwas in mein Eigentum überführen. Also will mich quasi als Eigentümer gerieren, so wird gesagt. Also ich nutze irgendwas, ich stecke mir das in die Tasche, ich nehme es mit nach Hause, selbst wenn ich das später, in Fußballkreisen ist es ja besonders beliebt, später am Zaun präsentieren will und sowas, dann maße ich mir ja Eigentümerrechte an. Also ich benehme mich so, als wäre ich der rechtmäßige Eigentümer. Will ich sowas, dann überführe ich das in mein Eigentum, dann ist es qualifiziert als Raub. Will ich es aber nur vernichten, ne? Ich gehe an dem vorbei, ich reiße ihm das weg, schmeiße sofort in den Müll oder zerreiße es vor seinen Augen, dann will ich es ja nur vernichten. Dann ist das zwar auch strafbar, das ist eine Sachanwendung, ist vielleicht ein Diebstahl, ist vielleicht auch eine Nötigung. Vielleicht ist es auch eine Körperverletzung, wenn er sich dabei verletzt. Aber diese ganzen Straftatbestände, die ich gerade aufgeführt habe, die sind weit, weit weniger strafbar als ein Raub. Ich sehe gerade fragenden So Blick. unlogisch. Es ist unlogisch, aber es ist so. Ja, Also also das, das was ihr kriegt, verbrennt es schnell oder zerreißt es? ja, ne, also, ne, wir leben halt in einem kapitalistischen System, da kann ich ja den Bogen zur FAU auch schlagen. Wir leben im kapitalistischen System und da ist im Grunde das Eigentum mehr geschützt als die Person. Das ist einfach so. So, und deswegen ist es halt besonders strafbar, jemandem etwas wegzunehmen und behalten zu wollen, als vielleicht wegzunehmen, zu kaputt zu machen oder jemanden zu schlagen. Am Anfang hatte ich das Beispiel, dass auch noch Pyrotechnik gezündet wurde. Das fällt bei der Strafbarkeit unter Sprengstoffgesetz. Also das hört sich ganz, ganz dramatisch an, ist aber da, da geregelt. Ist nicht besonders strafbar, deswegen wird von Polizeibeamten da in der Regel auch dazu übergegangen, entweder sind die wirklich verletzt, dass sie das dann erzählen, ne? Also sie sind dann verletzt und haben Husten gekriegt oder Kratzen im Hals oder so. Das reicht ja eigentlich für eine Körperverletzung aus, dann ist es gleich schon eine gefährliche Körperverletzung. Oder die sagen, jeder, der Pyrotechnik anzündet, der muss ja eigentlich damit rechnen, dass jemand schwer verletzt wird und dann ist es eine versuchte gefährliche Körperverletzung. Also da wird im Grunde, weil diese Sprengstoffgesetzrechtsprechung und die Straftatbestände da nicht besonders bekannt sind, wird dann halt versucht, das gleich auf eine höhere Ebene zu ziehen und so sagen, okay, dann ist es halt auch gefährliche Körperverletzung. Was im politischen Zusammenhang ja vielleicht interessant ist, ist Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Das ist ein Straftatbestand, der kommt nicht oft vor, aber den gibt es. Und gerade in Zeiten von Weltmeisterschaften oder so gibt es ja so Sammelaktionen, man sammelt, ist ja durch die Presse gegangen, man sammelt massenweise Deutschlandfahnen oder sonst was. Da reicht es aus, dass die Deutschlandfahnen, also ne, dieses Schwarz-Rot-Gold oder auch andere Staatssymbole wie Bundesadler oder so, dass die öffentlich gezeigt wurden. Das heißt, derjenige muss gar kein Hoheitsträger selber sein. Also das heißt, wenn man das wegnimmt, irgendwo an einem Haus, an einem Auto oder sonst was, dann kann das schon sein, verunglimpfen des Staates und seiner Symbole, wenn ich es denn kaputt mache. Ja? Klar, ist halt die Frage, wird das dann auch so extrem verfolgt? Das sind aber dann praktische Gesichtspunkte, aber wie gesagt, man macht sich auch dann dadurch strafbar und das ist auch mehr, also höher, wird höher bestraft als eine einfache Sachbeschädigung. Ne? Also wenn es jetzt eine Fahne ist, die nicht schwarz und gold ist, sondern ist einfach nur grün, dann ist es nicht staatliches Symbol und wenn die kaputt ist, ist es halt nicht so schlimm. Sollte dann auch jeder wissen, weil ich weiß, dass das gerade in Zeiten von Weltmeisterschaften gerne gemacht wird und dass dann auch gleich so Sammlungen ausgestellt werden, was man denn da alles erbeutet hat. Muss man wissen, ne, ist höher strafbar. Gleiches gilt für Buhrufe und Frührufen bei der Nationalhymne, wenn die irgendwo öffentlich gespielt wird. Das kann auch so weit führen, dass das strafbar ist, wegen, gerade was ich dargestellt habe, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Was oft so ist und was auf Demonstrationen vor allem oft vorkommt, ist der Straftatbestand der Gefangenenbefreiung. Dass Leute versuchen einzuschreiten, wenn es zu vorläufigen Festnahmen kommt. Das wird auch sehr weit gefasst, also das Wegreißen, das sich aufbauen, das die Polizeibeamten behindern, das ist auch strafbar und führt dann dazu, dass man Probleme bekommt wegen dieser Gefangenenbefreiung. Ganz klassisch sind ja die Geschichten, da könnte man auch einen ganzen Abend drüber machen, Bildung einer terroristischen Vereinigung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, das sind halt im Grunde auch die Kernstraftatbestände, die auch in den 70er Jahren vor allem angewandt und auch eingeführt wurden, im Hinblick auf die ganzen politischen Verfahren, auf die Kriminalisierung oder Verfolgung dann des Widerstandes, sind ganz, ganz weitgehend, weil es Organisationsdelikte sind. Das heißt, im Grunde muss nicht viel nachgewiesen werden, keine konkreten Taten der einzelnen Personen, sondern man ist Teil der Gruppierung, man macht sich die zu eigen. Also es sind halt Organisationsdelikte. Und das ist im Grunde gemacht worden, um gerade in den Zusammenhängen, wo die ganz besonders clandestin gearbeitet haben, wo es keine Aussagen gab, später vor Gericht, um sich irgendwie ein besseres Strafmaß zu erkaufen, um, sage ich mal, die Strukturen selber zu kriminalisieren. Dann gibt es halt noch terroristische Vereinigungen im Ausland, die ist auch nochmal gesondert strafbar, ist aber, kann ich was zu erzählen, aber ist jetzt, denke ich, immer erstmal zu vernachlässigen. Was besonders interessant ist, was auch relativ neu ist, sind nicht nur die ACAB-Geschichten, also wegen Beleidigung, sondern es hat ja auch eine Entscheidung gegeben, auch vom Bundesverfassungsgericht zu dem Zeigen von der Aussage FCK, CPS, also FACOPS. Diese ACAB-Geschichten, da gibt es Hunderte von Urteilen. Also es ist ganz, ganz, ganz, ganz weitgehend. Es ist höchst streitig gewesen, auch in der Wissenschaft, in der Rechtsprechung. Ist das strafbar? In welchem Umfang ist das strafbar? Grob kann man sagen, habe ich das jetzt nur zum Beispiel tätowiert oder so, werde ich niemanden beleidigen. Das heißt also, im Grunde gibt es keine Kollektivbeleidigung in dem Sinne, ich habe irgendwas irgendwo stehen und meine damit alle Polizeibeamten. Und bei der Formulierung All Cops are Bastards würde man ja eigentlich auch alle Polizeibeamten der ganzen Welt wahrscheinlich nehmen. Das ist zu groß, wird gesagt. Also es reicht auch noch nicht mal aus, wenn man sagt, alle Polizeibeamten in Dortmund sind Bastard oder sonst was. Das ist auch nicht individualisiert genug. Man könnte vielleicht sagen, alle Polizeibeamten der Einsatzhundertschaft XYZ. So, da wird es dann schon wieder hakelig. Wie gesagt, bei diesen einfachen Geschichten ACAB, ich habe es auf dem T-Shirt stehen oder so, ist es nicht so. Jetzt ist es aber sag mal, hatte ich gerade schon angedeutet, Polizeibeamte sind ja auch findig und auch in der Ausbildung sind die, werden die auf sowas auch hingewiesen. Ist es ja so, wenn ich jetzt mit dem T-Shirt, ich mag das T-Shirt ja anhaben, grundsätzlich ist es vielleicht unproblematisch, jetzt gehe ich aber auf den Polizeibeamten zu und zeige ihm das. Oder sag, das kannst du lesen, so ungefähr. Dann mag er das auf sich persönlich beziehen und dann ist es auch eine Beleidigung. Ich sehe jetzt hier gerade lachende Gesichter, aber tatsächlich habe ich hier auch vom Amtsgericht Dortmund so ein Verfahren gehabt. Da ist jemand beim Fußball gewesen, hatte so ein T-Shirt an und ist in der Tat an Polizeibeamten, das stand so ein Zug, 10 oder 15 Polizeibeamte, ist an dem vorbeigegangen und hat neben dem Polizeibeamten stehenden Mitarbeiter der Bahn gefragt, ob denn Eingang für Schwerbehinderte nutzbar wäre. Was die dann zum Anlass genommen haben, ihn mit einem Strafverfahren zu überziehen. Und es ist in der Tat so gewesen, dass wir mit viel Mühe in 3 Verhandlungsterminen dazu gekommen sind, dass das Verfahren eingestellt wurde, er aber gar nicht freigesprochen wurde. Da komme ich gleich zu den verschiedenen Einschätzungen, Einstufungen, ob man sowas machen sollte, ob man bei dem Staat dann, sag ich mal, ob man dem entgegenkommen soll, muss jeder selber wissen. Aber wie gesagt, das war wirklich eine Geschichte, weil die Polizeibeamten dann auch gesagt haben, der ist auf uns zugekommen. Der hat uns ironischerweise dann auch noch gefragt, der hat auch noch gelacht, also da wird ihm quasi noch die Freundlichkeit vorgeworfen, er hat auch noch gelacht und hat sich dann auch nicht schnellstmöglich entfernt, obwohl er gar nicht dazu aufgefordert wurde. Das heißt also, diese ACAB-Geschichten, die würde ich vielleicht, wenn ich nicht unbedingt diskussionsfreudig bin und unbedingt immer Strafverfahren haben möchte, würde ich vielleicht auf Demonstrationen oder zu Anlässen, wo Polizei auf jeden Fall rumläuft, vielleicht nicht tragen. Ja, weil man kann vielleicht damit rechnen, dass es zu einem Verfahren kommt. Muss aber auch jeder selber wissen. Diese FCK-CBS-Geschichte, das war ein konkreter Fall. Da ist eine der Polizeibeamten bekannte, politisch aktive Person unterwegs gewesen, ist von denen angehalten worden und die hatte auch nur einen Button, also noch nicht mal, glaube ich, ein T-Shirt. Ich meine, es wäre ein Button gewesen oder irgendwas oder ein Aufnäher auf dem Rucksack. Und die Polizeibeamten fühlten sich beleidigt dadurch. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, so weit geht es ja nun nicht. Erstens sind die nicht konkret angesprochen worden, zweitens ist das zu groß, das ist ein ganzes Kollektiv, da ist niemand individualisiert, da kann sich dann auch schlechterdings niemand konkret beleidigt fühlen. Weil die Polizeibeamten, die das dann zur Anzeige bringen, die müssen sich persönlich beleidigt fühlen und nicht quasi für die Allgemeinheit der Polizeibeamten da tätig werden. In dem Verfahren, wovon ich gerade berichtet hatte, hatte ich dann auch den Polizeibeamten, weil der im Grunde quasi schon im Voraus einen Gehorsam gesagt hatte, was denn der alles so Schlimmes gemacht hat, was das ja dann auch zur Strafbarkeit führen kann, habe ich ihn gefragt, ob er denn auch die neue Rechtsprechung kennt vom Bundesverfassungsgericht hinsichtlich dieser FCK-CPS-Geschichte und dann sagte er tatsächlich, ja, und ich kann Ihnen sagen, ich teile diese Meinung überhaupt gar nicht. So. Ne, das heißt also, die reden drüber, die werden informiert, die kriegen Fortbildungen. Gut, das war jetzt im konkreten Fall ein Eigentor, weil der Richter das auch nicht leiden können, wenn das Bundesverfassungsgericht angegangen wird. Aber dann weiß man mal, wie die so ticken. Und die sind ja nicht dumm. Die können auch Straftatbestände, sag ich mal, so, beziehungsweise die Anzeigenaufnahmen so timen, dass da vielleicht irgendwas bei rauskommen wird. Ja, also sollte man immer ein Auge drauf haben. Sachbeschädigungen. Graffiti, das sind ja eigentlich so solche Klassiker. Irgendwas kaputt machen, Scheiben einwerfen, müssen wir gar nicht drüber reden. Klar, das sind Sachbeschädigungen. Da wurde vor ein paar Jahren dann gesagt, weil es auch streitig war, muss eine Substanzverletzung der Sache gegeben sein, die man da beschädigt, wurde der Straftatbestand erweitert und da wurde dann gesagt, es reicht auch, wenn das Erscheinungsbild grob verändert wird. So, was im Grunde dazu führt, dass so Sachen wie Graffiti, selbst wenn die auf Zügen ohne Beschädigung der Substanz zu entfernen sind oder schwer zu entfernende Plakate auf Gegenständen dazu führen können, dass man sich da auch einer Sachbeschädigung strafbar macht, was aber, sag ich mal, in der Praxis nicht massiv verfolgt wird. Also, ne, also klar, Graffitis schon, Aufkleber, wie gesagt, geht im Grunde nach dieser Gesetzesänderung, aber praxisrelevant ist das jetzt nicht in ganz, ganz großem Umfang. Und das wird halt gerne benutzt, wenn Polizeibeamte Lust haben, jemanden zu kontrollieren, als Aufhänger für irgendwas. Ne? Also wird halt gesehen im Rahmen von politischen Aktionen, Demonstrationen oder im Rahmen von Fußballgeschichten, da werden ja auch ganz gerne massiv Aufkleber geklebt in Zügen. Da muss halt irgendwo mal eine Festnahme her oder jemand möchte das mal lernen, wie das so ist, Anzeigen zu schreiben, dann wird sowas gerne benutzt. Ja, praxisrelevant, nicht sonderlich. Das wäre im Grunde der Überblick über die Straftatbestände. Wenn dazu Fragen sind, würde ich das jetzt machen. Ansonsten würde ich dann gleich über das zu dem Strafverfahren an sich übergehen. Wie ist denn das mit Kreide, wenn man dann an ein Haus fahren muss, was mit Kreide machen? Ist das auch schon Sachbeschädigung? Das ist halt die Frage, ist das Erscheinungsbild dauerhaft und grob dadurch beschädigt? Also ich würde jetzt mal so ein krasses Beispiel nennen, du bemalst mit Kreide den, sag ich mal, diesen Sarkophag im Kölner Dom. Ne? Also hier mit diesen heiligen drei Königen. Da würde ich sagen, da bist du definitiv dabei. Ja, das. Ne? So. Malst du es hier an der Hauswand, es ist leicht und ohne Probleme zu entfernen. Wäre im Grunde so ein anderes Beispiel. Hängt dann auch immer ein bisschen vom Haus ab. Also die Logik dahinter ist mir schon klar, aber ich weiß es nicht. Da gibt es keine festen Grenzen. Also die sind fließend. Definition ist immer grobes und dauerhaftes, nicht ganz unerhebliches Verändern des Erscheinungsbildes. Es gab doch auch schon irgendwelche Fälle, wo es darum ging, dass systematisch sauber gemacht wurde, was das Aussehen einer Stelle, einer Wand, einer Tunnelwand zum Beispiel verändert hat. Also dass man quasi durch Saubern der Wand eine Schrift erzeugt. Diese Reverse Graffiti oder so? Ja, genau sowas. Ja. Aber ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, was da. Also du machst quasi Dreck weg und erzeugst dadurch den Schriftzug. Ja. So wie Leute, die jetzt, sag ich mal, sauer auf so ein Auto schreiben oder so. Ja, genau. So. Genau. Das ist interessant, weil im Grunde dadurch im Grunde ja versucht wird, das so ein bisschen zu konterkarieren. Da gibt es aber höchstrichterlich überhaupt gar keine Entscheidung zu. Ne, ich weiß, dass es dazu einzelne Einstellungen gegeben hat, wo im Grunde auch keine Entscheidungen gefällt wurden. So, dass im Grunde das alles so ein bisschen gärt, in der Diskussion ist, aber im Grunde nichts wirklich festgestellt wurde. Also mit sowas hast du natürlich massiv Argumentationsmöglichkeiten. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber eine Anwältin hat mir mal gesagt, zur Vermummung gibt es ein höchstrichterliches Urteil. Und zwar eine Person sich wirklich nur für ein paar Sekunden vermummt, als da Nazis mit Kameras vorbeigingen. 3 Sekunden ungefähr. Und ist deshalb verurteilt worden. Ja, da hatte ich ja gedacht, also es gibt da ganz unterschiedliche Rechtsprechungen zu. Die einen sagen, um sich selber zu schützen, weil es ja im Grunde nicht ein Problem ist im Hinblick der Identifizierung durch den Staat. Ist es nicht. Andere sagen, und das reicht uns aber aus für eine Vermummung. Das ist halt von Gericht zu Gericht teilweise unterschiedlich. Zu der Sache noch irgendwas? Irgendwelche Wünsche, Anregungen? Okay, Strafverfahren. Das waren ja im Grunde die einzelnen Straftatbestände. So ein Verfahren, wie das in Gang kommt, Herrin des Strafverfahrens wird immer gesagt, ist die Staatsanwaltschaft. Das heißt, im Grunde ist alles das, was die Polizeibeamten einem selber erzählen. Ne? Von wegen, man hat Einflussmöglichkeiten, wenn man eine Aussage macht, man setzt sich ein für einen. Das ist alles Vernehmungstaktik und das ist alles totaler Zinnef, um es mal wirklich ganz so platt zu formulieren. Die Staatsanwaltschaft entscheidet im Grunde über das, was die Polizei ermittelt. Ne? Klar, dass es im Grunde vorher alles durch die Polizei selbstständig ermittelt wird, entweder sehen sie es selber, machen vorläufige Festnahmen, es gibt Strafanträge, die werden teilweise auch bei der Polizei gestellt. Dann ermitteln die erstmal und geben es nachher an die Staatsanwaltschaft ab. Die entscheiden im Endeffekt darüber, was machen wir damit inhaltlich. Ne? Wollen wir es einstellen, kommt es zur Anklage oder irgendein Mittelweg. Man kann in verschiedenen Positionen mit so einem Ermittlungsverfahren konfrontiert werden. Einmal als Beschuldigter, als Zeuge, als, sag ich mal, Untersuchungsobjekt für, wenn ich jetzt Opfer werde, wenn die bei mir irgendwelche Beweismittel suchen. Und das hat zur Folge, dass man unterschiedliche Rechte und unterschiedliche Pflichten hat. Ich würde jetzt mal anfangen mit dem als Beschuldigter. Als Beschuldigter ist es grundsätzlich so. Entweder man wird vorläufig festgenommen, dann haben wir die Situation, ne, man ist da direkt, dann sag ich mal, mit den Ermittlungsbehörden, mit der Staatsmacht konfrontiert. Das ist eine ganz, ganz besondere Drucksituation und ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere mal schon mal erlebt, da ist man wirklich unter einem absoluten Stress ausgesetzt. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man da sich selber diszipliniert und klar macht, was muss ich mit denen machen, inwiefern bin ich denen ausgesetzt, inwiefern muss ich mitarbeiten, welche Rechte habe ich. Da gibt es ja auch ganz dankenswerterweise eine Menge von Broschüren schon. Ich hatte den Titel des Vortrags, sag ich mal, auch ein bisschen angelehnt an die Geschichte, was tun, wenn es brennt, von der Roten Hilfe. Also die kann ich auch uneingeschränkt eigentlich empfehlen, weil da viele, viele gute Dinge drinstehen. Unabhängig von den politischen Einschätzungen im Hinblick auf politische Verteidigung, das muss jeder selber wissen. Aber vom eigentlichen Ablauf kann ich das auch nur empfehlen. So, wir haben jetzt die Situation, jemand wird festgenommen. Und dann ist es ja so, dass in der Regel, konstruieren wir jetzt mal, man sitzt bei der Polizeiwache, dann wird eine erste Vernehmung durchgeführt. Ne? In der Regel wird es erstmal darum gehen, wer ist die Person, die zu klären. Und da ist es, kann man sich im Grunde merken, alles, was die wissen müssen, alles, was man denen maximal sagen muss, ist das, was auf dem eigenen Personalausweis draufsteht. Also das heißt, also mehr Informationen brauchen die gar nicht. Die Informationen würde ich denen aber auch geben, weil es ist nämlich so, habe ich jetzt keinen Ausweis dabei oder verhalte mich in dem Sinne sehr bockig in deren Augen, dann wird es so sein, dass die erstmal versuchen zu ermitteln, wenn man denn überhaupt ist. Und aus dem Grunde können die einen schon längere Zeit schon da behalten, was ja nicht besonders angenehm ist. Das heißt, also man kann sich merken, das, was das im Ausweis draufsteht, muss gesagt werden, also Staatsangehörigkeit, Wohnort, Alter, Name, plus die Mitteilung, was man denn so beruflich macht, aber da reicht dann auch eine allgemeine Aussage, nämlich Angestellter, selbstständig, irgendwie sowas, weil es gibt ja durchaus auch Berufe, wo sowas auch mal von Relevanz sein kann, wenn man ein Ermittlungsverfahren hat, weil es gibt nämlich neben dem Strafgesetzbuch und neben der Strafprozessordnung gibt es auch eine Verordnung, die nennt sich Mitteilungspflichten im Rahmen von Strafverfahren, wo im Grunde für verschiedene Berufe, unter anderem Beamte, unter anderem Rechtsanwälte, irgend sowas, bestimmt wird, dass an den Dienstherren bzw. an die entsprechenden Kammern Mitteilungen kommen, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft. Das heißt, wenn man da jetzt nicht unbedingt auch noch die Türen einrennen will, nimmt man eine allgemeine Bezeichnung. Jeder weiß, was er macht. Ist man Angestellter, reicht das im Grunde aus. Das heißt also Ausweis plus das, was eine allgemeine Berufsbezeichnung ist. Das ist auch das Maximum, was die wissen müssen. Und dann ist nichts mehr. Die sind natürlich zum einen im Rahmen von vorläufigen Festnahmen dazu verpflichtet, einen auch massiv aufzuklären. Da ist auch die Rechtsprechung sehr, sehr weitgehend. Also die sind dazu verpflichtet, einen darauf hinzuweisen, erstmal, was wird einem vorgeworfen. Jeder weiß, sag ich mal, aus ganz normalen Umständen schon, man wird im Straßenverkehr mal angehalten, dass Polizeibeamte es damit nicht so genau nehmen. Ne, weil Verkehrskontrollen werden im Grunde auch dazu verpflichtet zu sagen, wir halten sie jetzt an, weil sie zu schnell gefahren sind. Aber in der Regel, was passiert? Die sagen, sie wissen, warum wir sie anhalten. Ne? So. Das ist keine Belehrung und das ist auch keine Information dessen, was einem vorgeworfen wird. Das heißt, also sie sind dazu verpflichtet, dann was wird ihnen vorgeworfen? Die sind auch dazu verpflichtet zu sagen, dass man in jedem Stadium des Verfahrens sich eines Verteidigers bedienen kann. Machen die natürlich auch nicht unbedingt super gerne. Jetzt ist es so, wenn man sich von all dem einschüchtern lässt, dann gibt es nachher ein Protokoll, wo standardmäßig, ich lasse das gleich mal rumgehen, auch drin steht, dass man belehrt wurde. Ja, da gibt es so ein Kästchen, wer so eine Strafakte schon mal gesehen hat. Also da kommt dann der Kopf, dann kommt der Kasten, wo drin steht, der Beschuldigte wurde belehrt und hat das verstanden und hat sich unter dem Gesichtspunkt auch entschieden auszusagen. So, und wenn man das am Ende unterschreibt, dann ist es schon schwierig, dann irgendwann mal nachzuweisen, dass es nicht so gewesen ist. Weil, jetzt konstruieren wir mal den Fall, es ist nicht gemacht worden, dann könnte man ja über ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot nachdenken. Das heißt also, man ist getäuscht worden und dann sitzt man dann später bei Gericht und dann guckt der Richter sich die Akte an und sagt, das haben sie unterschrieben. Ja, habe ich unterschrieben. So, und da ist dann dieses Kästchen, wo das drin steht. Dann wird der Polizeibeamte gefragt, vielleicht noch, wenn der Richter besonders nett ist, haben sie den denn belehrt? Und natürlich hat er den belehrt, weil der Polizeibeamte ist Beamter und der macht immer alles richtig. Und weil der Richter ist, glaubt er ihm auch, dass er mal alles richtig macht und sagt, ja, dann ist es so. Und dann hat man im Grunde ein Problem, das nachher rauszubekommen. Das heißt, als nächsten Schritt kann man sich, wenn man schon was sagt, was man ja nicht machen soll, weil das, sage ich dann später auch nochmal, wirklich zu Problemen später führt bei der Taktik der Strafverteidigung, wenn man schon was sagt, dann sollte man sich wirklich darüber im Klaren sein, dass man es auch nicht mehr rauskriegt aus den Akten. Das heißt, es steht in der Akte drin, ich habe es unterschrieben. Und selbst wenn ich später im Prozess dann die Aussage verweigere, dann wird im Grunde der Polizeibeamte als Vernehmungsbeamte gehört und dann wird gefragt, was hat denn der erzählt? So, und dann erzählt er im Grunde das, was in der Akte drin steht. Das heißt also, dass die Fehler, die man am Anfang macht, kriegt man ganz, ganz, ganz, ganz schwer wieder raus. Das heißt also, man hat das Recht, als Beschuldigter zu schweigen und man hat das Recht, sich einen Anwalt zu beschaffen. Und da geht die Rechtsprechung sogar sehr weit dahingehend, dass sie sagt, die Polizeibeamten als Vernehmungsbeamte sind sogar verpflichtet, einem ganz aktiv dabei zu helfen. Das heißt also nicht nur nach dem Motto, sie können sich einen Anwalt nehmen, aber wir haben jetzt 23 Uhr, können sein, so, ne, war es das. Wenn ich jetzt sage, ich hätte aber gerne einen Verteidiger, dann gibt es Urteil dazu, da ist dann gesagt worden, es reicht auch nicht aus, dass man denen, sag ich mal, die gelben Seiten hinschmeißt, und sagt, gucken Sie mal, wen Sie jetzt hier erreichen, mit so viel Sand im Lächeln, sondern Polizeibeamte sind dann verpflichtet, aktiv auch auf sogenannte Strafverteidiger-Notdienste hinzuweisen. Also in fast allen Landgerichtsbezirken gibt es sowas. Das heißt, da ist rund um die Uhr, 24 Stunden, das ganze Jahr über, gibt es Strafverteidiger, die da erreichbar sind, wenn ich jetzt nicht zufällig jemanden sowieso kenne als Strafverteidiger, die erreichbar sind, und die Nummern sind in der Regel auch bekannt bei der Polizei. Theoretisch, es hat auch mal eine Entscheidung gegeben, wo das Gericht gesagt hat, die wären sogar verpflichtet gewesen, die ihnen bekannte Nummern des Strafverteidiger-Notdienstes dem in dem Sinne Beschuldigten bekannt zu geben. Kann man sich nicht darauf verlassen. Das heißt also, wenn ich irgendwo festgenommen werde, wo ich vielleicht nicht weiß, dass es ein Strafverteidiger-Notdienst ist, dann spreche ich die darauf an und sage, ich will einen Verteidiger, gibt es hier einen Strafverteidiger-Notdienst, wissen Sie das? Und lasse das dann zur Not auch noch irgendwo protokollieren. Ich unterschreibe aber nichts. So, ne? Also wichtig ist, es steht irgendwo drin. Weil das im Grunde später alles dazu führt, alles, ne, also im Grunde die Probleme, die man denen bereiten kann, sollte man denen bereiten. Ne? Falsch belehrt, eventuell Beweisverwertungsverbote und und. Das heißt, man muss ja im Grunde dann auch später taktisch sammeln. Wie gesagt, Verteidiger sollte man sich vielleicht auch darüber vorher mal klar sein, wenn ich jetzt nach Bonn fahre, dann ist da Landgerichtsbezirk Bonn, ich gucke vielleicht mal vorher im Internet, wenn da eine Demo ist und ich verlasse mich nicht nur auf den EA, gibt es einen Strafverteidiger-Notdienst und habe dann vielleicht die Nummer einfach mal dabei. Oder lernen die auswendig, dann sollte das eigentlich auch schon reichen. Die sind auch dazu verpflichtet, es ist ja, sag ich mal, über EAs oder wenn jetzt irgendwie in Zusammenhängen gesehen wurde, ist jemand festgenommen worden, dass die Leute sich selber Verteidiger beschaffen und organisieren. Und der Verteidiger meldet sich dann. Also derjenige sitzt zwar da, hat noch gar keine Idee, ich will einen Verteidiger, sondern jemand von außen sagt, bitte kümmere dich um den, der sitzt jetzt da. In den Fällen gibt es auch Urteile zu, sind die Polizeibeamten auch dazu verpflichtet zu sagen, es hat sich für sie ein Verteidiger gemeldet, wollen sie sich mit dem unterhalten. Und jeder, der nicht vollkommen am Kopf gefallen ist, wird natürlich dann spätestens dann sagen, jo gerne, will ich auf jeden Fall machen. Bei vorläufigen Festnahmen hat ein Verteidiger eigentlich nicht das Recht dabei zu sein, eigentlich. Praktisch ist es aber so, dass ich zumindest noch nicht erlebt habe, und es ist eigentlich auch Praxis, dass man dann sagt, wenn man dann dazukommt, dass man dann auch daran teilnehmen kann. In der Regel wissen die dann auch, wenn man mit denen gesprochen hat, gibt es eh keine Aussagen mehr. Das heißt, es gibt zwar nicht das Recht eines Verteidigers, bei der vorläufigen Festnahme dabei zu sein, aber in der Praxis wird das anders gehandhabt. Ja? Genau, heißt es, dabei zu sein? Also man darf mit dem Mann sprechen, aber dann bei dem Verhör dann... Ja, genau. Also falls verhört werden sollte. Kann ja mal so Situationen geben. Dann gibt es eigentlich bei einer vorläufigen Festnahme kein Recht des Anwalts dabei zu sein, des Verteidigers dabei zu sein. Ne? Es gibt aber natürlich das Recht, die Vernehmung zu unterbrechen. Ne? In so einer Situation, der ist festgenommen worden, der meldet sich jetzt einer oder ich rufe einen an, zu unterbrechen, und es gibt dann das Recht, mit dem Verteidiger alleine zu sprechen, also auch ohne, dass die jetzt zuhören. Ne? Also das Recht gibt es immer, also der kann da auch nicht ausgeschlossen werden. Sollte das jetzt nicht erfolgreich sein, ne? Das Schweigen oder dass ein Verteidiger kommt, dann ist es ja so, dann ist zwingend, dass der dann Beschuldigte bis spätestens 24 Uhr des nächsten Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Das heißt also, maximal 48 Stunden kann man, sag ich mal so, bei der Polizei verbringen, ohne dass man irgendwo einen Richter gesehen hat. Also, konstruieren wir mal, man wird 0 Uhr 1 festgenommen und spätestens 24 Uhr am nächsten Tag muss das durch sein, das Thema. Die Vorführung ist zwingend, weil nämlich die Polizei nicht länger das Recht hat, einen festzunehmen, und der Richter dann entscheidet, muss jetzt Haftbefehl erlassen werden, der dann dazu führt, dass man in Untersuchungshaft kommt oder nicht. Spätestens dann, alles spätestens dann, also oftmals ist es so, dass dann Pflichtverteidiger bestellt werden, was das ist, erzähle ich gleich nochmal, oder dass man selber vielleicht dann mal auf die Idee kommt, dann spätestens sollte man allein mit dem Richter nicht reden. Die Verteidigungsmöglichkeiten bei so einem Vorführungstermin sind immer relativ eingeschränkt, weil der Verteidiger kennt die Akte nicht. In der Regel winken Richter sowas auch durch. Das sind dann Einsatzrichter, Proberichter, wie auch immer, im Notdienst. Die haben auf sowas eigentlich auch keine Lust. Muss man so sagen. Die Gefahr besteht dann schon, dass man in Untersuchungshaft kommt. Und da ist natürlich dann nochmal eine ganz besondere Hürde für denjenigen. So eine vorläufige Festnahme kann man vielleicht noch aushalten, aber dann die Idee, dass man irgendwo mal im Knast sitzt, ist schon ganz, ganz übel für jemanden. Untersuchungshaft ist noch schlimmer als strafhaft. Und da ist es dann oft so, dass dann viele dann halt auch einknicken. Ne? Weil dann gesagt wird, ja, wenn sie jetzt aber aussagen, dann haben sie aber gute Chancen rauszukommen. muss jeder für sich selber wissen. Das Problem ist nur, auch in dem Verfahrensstadium weiß der Verteidiger eigentlich so gut wie nichts über das Verfahren, außer, sag ich mal, den konkreten Vorwurf. Also man hat im Grunde nicht gesehen, gibt es Zeugen, wie sieht das aus mit Beweismitteln und, und. Deswegen ist das eine ganz, ganz, ganz, ganz schwere Entscheidung für die beiden, also für Mandant und Verteidiger in dem Stadium zu sagen, wir schweigen jetzt weiter und ziehen es zur Not mal durch. Weil später gibt es ja dann auch, sag ich mal, die Möglichkeiten, gegen die Untersuchungshaftbeschwerde einzulegen, beziehungsweise Haftprüfung zu beantragen. Und dann kennt man aber die Akte und kann dann auch viel besser argumentieren. Aber das dann durchzuziehen, da gehört dann schon einiges dazu. Ein Problem bei vorläufigen Festnahmen, ich komme nochmal drauf zurück, sind auch immer so Geschichten, die dann später in den Akten auftauchen, wo aber die Leute eigentlich gar keine Aussage gemacht haben. Das heißt also, die fahren mit dem Polizeibeamten im Fahrzeug hin oder gehen auf dem Weg ins Vernehmungszimmer und da wird dann geredet, ja, mit wem sind sie denn angereist, wie sind sie denn hingekommen, mit wem wohnen sie so zusammen. Das alles ist nicht, weil die nett sind oder die Situation auflockern wollen, sondern das alles findet Eingang in die Akten. Und wenn es, sag ich mal, strafrechtlich nicht relevant ist, ist es dann zumindest relevant für die, sag ich mal, dann für den Staatsschutz oder für in anderen Zusammenhängen dann SKBs oder für Personen, die sich, sag ich mal, mit Szenen befassen und die dann auswerten. Weil es geht auch darum, nicht nur die konkrete Strafverteidigung, sondern es geht auch darum, sich, sag ich mal, einen Überblick zu verschaffen. Gerade für die Beamten ist es relevant, wer macht was mit wem, wo gibt es Zusammenhänge, wer reist vielleicht mit wem gemeinsam an. Das heißt, es gibt keine Aussagen, die per se harmlos sind gegenüber Polizeibeamten. Ne? Also selbst das Wetter, wie war denn das Wetter heute Morgen, als sie losgefahren sind, kann man ja noch konstruieren, dass das zu irgendwas Negativem führen kann, weil, ne, dann war ich halt schon um 6 Uhr wach, kann ja auch irgendwie zu irgendwas führen, dass man nachweist, ich war um 6 Uhr wach. Also ich würde nicht unfreundlich sein, das bringt gar nichts bei denen, aber die Kommunikation wirklich auf das Allernötigste beschränken. Und wichtig ist in dem Zusammenhang auch, also man soll auch nicht meinen, man ist intelligenter als die oder könnte die irgendwie vorführen. Ich habe da so einen Fall gehabt, so als Beispiel möchte ich das kurz sagen, da war eine Person, die war abends trinken, Party gemacht, war auch ordentlich betrunken und ist dann von der Polizeistreife angehalten worden und da wurde gesagt, hier vorne ist gerade ein Motorrad umgeworfen worden, waren Sie das, haben Sie davon was mitbekommen? Und er sagte, nee, war ich nicht und ist dann von der ersten Polizeistreife auch weiterlaufen gegangen, also wurde dann weiterlaufen lassen und wurde dann 500 Meter weiter von der nächsten Polizeistreife angehalten und da wurde er dann, ist er noch nicht mal gefragt worden, sondern er hat sofort gesagt, jo, ich weiß schon Bescheid, ich bin der da hinten das Motorrad umgetreten hat. Und das ist kein Quatsch, der ist verurteilt worden, weil wir haben die Polizeibeamten in mehreren Verhandlungsterminen auch alle befragt, also sämtliche, die da an dem Abend waren, die kennen keine Ironie. Und es ist wirklich, ich habe die auch mehrfach gefragt, ja, ist denn das nicht ironisch? Und der wusste das ja schon. Nein, das war eine ernsthafte Aussage, das war eine sogenannte Spontanäußerung. Und solche, ich kann von solchen Spontanäußerungen oder irgendwelchen ironischen Geschichten kann ich nur absolut abraten. Das führt zu gar nichts und im Zweifel schadet es dann noch, wie in dem konkreten Fall. Also nichts, weil das führt alles dazu, dass es in der Akte drin steht. Wozu man noch ein Recht hat, wenn man jetzt, sage ich mal, der deutschen Sprache nicht komplett mächtig ist, dass ein Dolmetscher dazugezogen wird, ist man ausländischer Staatsbürger, hat man bei Vernehmungsterminen auch immer die Möglichkeit, die konsularische Vertretung zu benachrichtigen. Ob man das dann im konkreten Fall will, muss natürlich auch jeder für sich selber selber festlegen. Vielleicht möchte man ja auch nicht, dass der Heimatstaat dann von irgendeiner Strafverfolgung Kenntnis bekommt. Wenn man jetzt nicht vorläufig festgenommen wird, kann es ja sein, dass man eine Ladung bekommt. Ich habe hier mal so ein paar Dinge mitgebracht. Ich lasse es einfach mal rumgehen, könnt ihr ja mal drüber gucken, dass ihr mal wisst, wie sowas grundsätzlich aussieht. Ne, da ist natürlich immer schön viel mit Wappen und es sieht alles ganz offiziell aus und das soll natürlich auch dazu führen, dass man schnell einknickt. Zu so einer Ladung, zu einer Vernehmung, muss man nicht erscheinen. Das heißt, wenn die Polizei einen einlädt, dann ist das so wie eine Einladung von jedem von uns. Man kann hingehen, man muss aber nicht. Ne? Man kann ja was anderes vorhaben. Das heißt, es besteht, unabhängig davon, dass man bei der Polizei auch nichts sagen muss, es besteht auch nicht die Notwendigkeit, überhaupt hinzugehen, was natürlich sehr viel Sinn macht, weil man dann überhaupt gar nicht Gefahr laufen kann, überhaupt irgendwelche, unbeabsichtigten und unbedachten Äußerungen zu tätigen. Was anderes ist, wenn man jetzt geladen wird von Staatsanwaltschaft oder vom Ermittlungsrichter. Das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Also vor allem kommt das vor, sage ich mal, bei Verfahren, wo die Ermittlungsbehörden befürchten, dass irgendwo nachher die Karte gezogen wird, Zeugnisverweigerungsrecht wegen naher Verwandtschaft oder sowas. Ne? Also, aber es kann auch, sagen wir mal, in politischen Verfahren auch mal vorkommen. Da muss man wissen. Zur Staatsanwaltschaft und zum Gericht muss man hingehen. Man kann da auch zwangsweise vorgeführt werden, was aber nicht dazu führt, dass man auch da aussagen muss. Das heißt also, auch da hat man ein Schweigerecht und in der Regel wird man beim Gericht und bei der Staatsanwaltschaft auf sowas auch nochmal mehr hingewiesen als bei der Polizei. Da würde ich aber auch ohne Absprache mit dem Verteidiger oder ohne Verteidiger auch gar nicht hingehen. Selbst wenn ich jetzt, sag ich mal, so tough bin, dass ich sag da nichts. Zumindest würde ich vorher mal mit dem drüber reden. Bei Hausdurchsuchungen, das ist natürlich so eine Geschichte, die, sag ich mal, so eine Art Super-GAU ist, wenn man in einem Ermittlungsverfahren einer Hausdurchsuchung ausgesetzt ist, da sollte man zumindest ein paar Basics wissen. Ich lasse hier auch mal so einen Beschluss rumgehen, anhand dessen ich dann das ein bisschen mal deutlich mache, was da drin stehen muss, was man machen darf, was die machen dürfen. In der Regel ist es so, dass da ein gerichtlicher Beschluss existiert, der sieht so aus, da ist immer ein Wappen und da steht dann Diverses drin. Es gibt da aber auch die Möglichkeit, dass gesagt wird, im Moment hier ist Gefahr im Verzug, dann können Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft können das dann gesondert entscheiden. Das ist dann in der Regel bei Nacheile oder wenn ganz besonders dramatische Beweisvernichtungsgeschichten im Raum stehen. Das müssen die einem aber auch begründen. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Beschluss. Da muss drinstehen der Verdacht, der gegen einen besteht. Also hier in dem konkreten Fall ist es halt Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und dann muss drinstehen, wer der Betroffene ist, also ne, wer der Beschuldigte ist. Und es muss drinstehen, welche Wohnung, welche Räumlichkeiten, sollen auch noch Fahrzeuge durchsucht werden. Das muss im Grunde alles genannt werden. Und es muss auch drinstehen, was die da erwarten. Ne, also Verpackungsmaterialien, Waffen oder was man auch immer so haben mag, Mobiltelefone etc. Jetzt ist es so, eigentlich sind Durchsuchungen zur Nachtzeit nicht zulässig. Die Nachtzeit wird da sehr, sehr weit oder sehr, sehr kurz gefasst. In der Zeit vom 1.4. bis zum 30.9. endet die für die um 4 Uhr. Das heißt, das sind eigentlich Zeiten, wo normale Leute trotzdem noch schlafen. Es kann auch durchsucht werden, sag ich mal, bei der unmittelbaren Nacheile kann auch zur Nachtzeit untersucht werden oder auch, wenn das Schlupfwinkel sind oder das Orte sind der Kriminalität. Also mit viel gutem oder bösem Willen könnte man auch sagen, hier sowas wie hier ist vielleicht auch ein Ort der Kriminalität oder es ist öffentlich zugänglich, dann geht das auch. Wenn die jetzt bei einem auftauchen, zu welcher Zeit auch immer, dann lässt man sich auf jeden Fall diesen Beschluss zeigen. Haben die den nicht, müssen die einem erklären, warum die den nicht haben und müssen einem das trotzdem begründen. Man hat auch da das Recht, sofort einen Verteidiger anzurufen. Das sollte man unbedingt machen, unbedingt. Weil es dann in der Regel so sein wird, dass der Verteidiger sich den Einsatzleiter geben lässt und entweder hinkommt, wenn er es schafft, oder das vielleicht schon mal so ein bisschen abklopft. Wie sieht es da aus? Gibt es Dinge, die vielleicht freiwillig herausgegeben werden können? Welche Gefahr besteht da? Also das sollte man auf jeden Fall machen. Man hat auch die Möglichkeit und das Recht, Zeugen hinzuzuziehen. Das hört sich jetzt erstmal negativ für einen an, aber es kann ja sein, dass man in einer WG wohnt und man weiß hier, der Kollege ist noch da oder die Kollegin ist noch da. Sollte man dazu, und das ist für einen selber erstmal wichtig, dieser Ohnmacht erstmal nicht ausgesetzt ist, komplett alleine zu sein. Und es ist auch wichtig, weil Polizeibeamte versuchen, auch wenn es nicht sein soll, parallel zu durchsuchen. Das heißt, im Grunde hat man jetzt drei Räume zur Verfügung, versuchen die drei Räume parallel zu durchsuchen und man hat überhaupt keine Möglichkeit zu gucken, was passiert da. Mit Zeugen ist das einfacher. Man sollte auch immer darauf drängen, dass jeder Raum separat durchsucht wird, weil man hat das Recht, bei einer Durchsuchung auch immer dabei zu sein. Ja, also, dass man da im Grunde ein Auge drauf hat, was stellen die da an, was passiert da, sollte sein, muss auch so sein. Was man auf gar keinen Fall machen sollte. Man wird gefragt werden, stimmen Sie der Durchsuchung zu? Man stimmt natürlich nicht zu. Und das macht man nicht nur, weil man unfreundlich ist, sondern weil die Polizei natürlich und auch die Staatsanwaltschaft natürlich auch Fehler machen kann im Hinblick auf den Durchsuchungsgrund. Ne? Also wenn das jetzt gar nicht berechtigt war, wenn später ein Gericht feststellen sollte, nee, das ist alles gar nicht so gewesen, dann nimmt man sich durch die Zustimmung, was da passiert, nimmt man sich die Möglichkeit zu sagen, Moment, das kann so nicht sein und eventuell haben wir hier Beweisverwertungsverbote oder die andere Probleme, die später dazu führen, dass man im Strafverfahren besser wegkommt. Das heißt, man stimmt grundsätzlich nicht zu. Man achtet auch darauf, dass die Nichtzustimmung protokolliert wird. Wenn man allein ist, muss man selber da so tough sein, das durchzuziehen. Wenn ein Verteidiger da ist, wird er selber schon darauf achten. Sollte was sichergestellt werden, wird ein Protokoll erstellt. Ich habe hier da auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Da ist der Fehler gemacht worden, ist zugestimmt worden mit der Durchsuchung. Das heißt, da hat man schon gar keine Möglichkeit mehr gehabt, über sowas zu diskutieren. Und dieses Sicherstellungsprotokoll muss ausgehändigt werden. Das heißt, man ist, wenn man das durchgesetzt hat, sowieso bei der gesamten Durchsuchung dabei, sieht, was wird mitgenommen und achtet darauf, dass auch das und auch nur das dann da drin steht. Aber auch das Sicherstellungsprotokoll wird natürlich nicht unterschrieben. Ja, man kriegt es aber ausgehändigt und sollte das dann auch... Ja. Du sagst die ganze Zeit, dass man alles protokollieren lassen soll für die Polizei. Die Erfahrungen, was meistens machen die das nicht. Das ist so. Was machen die dann? Gar nichts. Also in der Situation bist du denen so ausgeliefert, dass du natürlich überhaupt gar keine Handhabe hast, da überhaupt was zu machen. Wenn die es nicht machen, machen die es nicht. Also du kannst ja, sag ich mal, die jetzt nicht auf den Kopf stellen oder du kannst ja nicht sagen, ich schmeiß die jetzt raus oder so, weil dann hast du dann das Problem, dass im Grunde alles zwangsweise durchgesetzt wird. Du hast im Grunde dann massive Schäden auch in der Wohnung. Da kannst du mal davon ausgehen, dass dann noch das eine oder andere kaputt geht. Deswegen ist es wirklich auch ganz wichtig, Zeugen hinzuzuziehen, wenn möglich. Egal wer und wenn es Nachbarn sind, dass die dann vielleicht auch später dann bezeugen können, ja, darüber ist geredet worden, er hat darauf hingewiesen, ne? Gut, es ist halt nicht protokolliert worden. Ich meine jetzt nicht nur durchsuchen, sondern ganz allgemein. Auch hier durchsuchen zugestimmt, wird dann schnell angekreuzt, ja, auch wenn ich es nicht gemacht habe. Genau, und deswegen auch ganz wichtig, nichts unterschreiben, weil in so einer Drucksituation, da muss sich keiner was vormachen, ist es halt so, in der Regel bist du gar nicht dazu in der Lage, diesen Beschluss wirklich so aufzunehmen, intellektuell, dass du sagst, ich habe das jetzt alles kontrolliert. Also und gerade wenn die dir sowas vorlegen und du hast es noch nie gesehen und du weißt gar nicht, was da alles drinstehen kann, nämlich ich habe zugestimmt, ich habe dies, ich habe das und du unterzeichnest dann sowas, wenn die sagen, ja, das war's jetzt, tschüss, unterschreiben sie mal eben, dann bist du gearscht, uns mal sozusagen. Das heißt also, mit nicht unterschreiben, mit nicht kooperieren, machst du nichts falsch. So, du kannst natürlich auch die wenig dazu zwingen, richtig oder gesetzmäßig zu handeln. Also da hast du keine Möglichkeit. Sollte was kaputt gehen, gibt es die Möglichkeit später ein Verfahren zu führen nach dem Entschädigungsgesetz. Die Möglichkeit gibt es. Mehr will ich da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Was einem im Rahmen von Strafverfahren, Ermittlungsverfahren auch vorkommen kann, ist, dass man zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung geladen wird. Da werden dann so Sachen, können dann untersucht werden, wie Fingerabdrücke, Fotos können gemacht werden, es können alle möglichen Sachen, Tätowierungen können fotografiert werden, es können Geruchsproben genommen werden und. Es kann auch, sage ich mal, das Erscheinungsbild grob verändert werden, hat man einen Bart gehabt, hat man eine Perücke getragen, so kann einem die aufgesetzt werden, man ist da nicht zu einer Mitwirkung verpflichtet, wenn man jetzt da mal ist. Es kann aber zwangsweise durchgesetzt werden. Das heißt also im Grunde diese Veränderung, Perücke aufsetzen und so weiter, ich würde mich da jetzt nicht sperren, weil sonst gibt es nämlich nachher das Problem, dass dann wieder Widerstand geleistet wurde. Bei der erkennungsdienstlichen Behandlung, man kann theoretisch alles gerichtlich überprüfen lassen, aber diese Einstiegshürden für sowas, für die Anordnung einer erkennungsdienstlichen Behandlung, die sind so gering für die Ermittlungsbehörden, dass man da schwer drum rum kommt. Wichtig ist nur, dass man auch da weiß, wenn man hingeht, man geht hin und man macht aber nichts sonst mit denen. Weil es wird auch immer gerne versucht, dann selbst wenn man vorher schon gesagt hat, ich sag nichts oder es hat sich ein Verteidiger gemeldet, dass dann, sage ich mal, im Nebensatz so probiert wird zu sagen, ja, wollen Sie nicht doch noch über die Geschichte reden oder, ne, da muss man dann wirklich auch so straight sein und so tough sein, sagen, nee, ich verweigere die Aussage, so, Punkt. Ja, aber es wird immer versucht, da muss man sich immer drüber im Klaren sein. Dann gibt es noch die körperlichen Untersuchungen, das sind dann so Geschichten, die ich bin, also bei Durchsuchungen, da kann im Grunde der Körper selbst und natürliche Körperöffnungen können durchsucht werden. Bei körperlichen Untersuchungen geht es dann um Sachen wie Blutentnahmen, Liquorentnahmen und so weiter und so weiter. Das ist wenn jemand da nochmal irgendwie was zu hören will, würde ich da ein bisschen was zu sagen noch. Ansonsten sind das so verschiedene Abstufungen dessen, was so gemacht werden kann. In der Regel gilt immer Richtervorbehalt, aber es gibt immer Ausnahmen und es gibt auch immer Gefahr im Verzug. Sollte man bei der Geschichte des Haftbefehls nicht erfolgreich gewesen sein, hatte ich vorhin schon angedeutet, es gibt Fristen, wo gesetzmäßig schon immer überprüft wird, ist der Haftbefehl noch aufrechtzuerhalten. Da muss im Grunde durch die Ermittlungsbehörden dargelegt werden, dass das besonders schwierig ist, jemanden so lange in Untersuchungshaft zu halten. Wie jetzt im Grunde jetzt beim NSU-Verfahren, da gibt es ja keine Untersuchung, aber kein Ergebnis, aber die Leute sitzen halt. So, oder ne, die Hauptangeklagte sitzt halt noch, weil das Verfahren halt auch so lange dauert. Sondern dann wird halt in regelmäßigen Abständen durch die Gerichte immer überprüft, ob noch Haftfortdauer zu bestimmen ist. Und ja, was in Ermittlungsverfahren gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden ist, ist, dass man immer grundsätzlich auch Post bekommt von der Jugendgerichtshilfe. Jugendgerichtshilfe hört sich super an, ist aber zweischneidig zu sehen, weil das ist so. Strafrecht für Erwachsene hatte ich ja vorhin dargestellt, das sind die Straftatbestände mit auch den Folgen, die im Strafgesetzbuch sind. Bei Jugendlichen, das heißt also zwischen 14 und 18, wird das Jugendstrafrecht auf jeden Fall angewendet. Also bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 kann es angewendet werden. Das führt dazu, weil der Gesetzgeber gesagt hat, für Jugendliche soll nicht die volle, sag ich mal, die volle Konsequenzen eines Strafverfahrens treffen. Da geht es mehr um erzieherischen Effekt. Das heißt also, es wird eine Strafe dann später gesucht, die auf den erzieherisch einwirkt. Das kann dann alles Mögliche sein. Da hat der Richter dann ein ganz große Bandbreite an Dingen, die er aussprechen kann, wie Arbeitsstunden, Auflagen, Verwarnungen und, und. Die Jugendgerichtshilfe ist dazu da, um dem Richter zu helfen, gerade bei Heranwachsenden. Ist denn jetzt Jugendstrafrecht anzuwenden, ja oder nein? Also, wie ich ja schon gesagt habe, zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr kann Erwachsenenstrafrecht angewendet werden, kann aber auch Jugendstrafrecht angewendet werden. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen. Einmal, entweder ist das eine jugendtypische Tat. Also, ich hau den neuen Freund meiner Ex-Freundin. Ist ziemlich jugendtypisch in der Regel. Da wird dann auch gesagt, das ist ja eigentlich noch nicht reifes Verhalten. Oder aber ich habe Entwicklungsverzögerungen. Das sind dann Dinge wie, sag ich mal, wirklich intellektuelle Schwierigkeiten, Behinderungen, Reifeverzögerungen. Kann man aber auch in die Richtung argumentieren, wenn ich jetzt eine schwere Kindheit hatte, ich bin Scheidungskind, ich bin mehrfach umgezogen, ich bin mehrfach sitzen geblieben, ich habe keine feste Perspektive auf die Zukunft bezogen, dann führt das auch dazu, dass die Jugendgerichtshilfe sagen kann, jo, da ist Jugendstrafrecht anzuwenden. Was die Jugendgerichtshilfe gefährlich macht, ist, dass die im Gegensatz zu Verteidigern kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Das heißt also, gehe ich dahin, was ja Sinn machen kann, weil die können einem ja auch helfen, dass dann Jugendstrafrecht angewendet wird, gehe ich dahin und erzähle denen aber nicht nur über mich, also wie ist mein Leben verlaufen, was habe ich alles so gemacht, wie ist es mit meinen Eltern und meinen Brüdern und Geschwistern und was will ich so machen, sondern ich erzähle ihnen auch über die Tat, weil zu der Tat fragen die auch, ja, tut dir das denn leid? Und wenn ich dann da was sage als Heranwachsender, dann kann es dazu führen, dass die Jugendgerichtshilfe später beim Gericht, selbst wenn ich da die Aussage verweigere, was ja mein Recht ist, als Zeuge benannt wird. Und das kann natürlich ziemlich nach hinten losgehen. Also ich habe das in einem Verfahren gehabt, wo es um versuchten Mord ging von Heranwachsenden. Die haben komplett geschwiegen, überall. Nur bei der Jugendgerichtshilfe war einer so blöd zu sagen, jo, das haben wir gemacht. Und da ist das dann, die sind dann auch benannt worden. Und es gab keine Möglichkeiten, das zu verhindern. Und die Jugendgerichtshilfe war natürlich, haben die auch gesagt, war natürlich schwerst erschüttert, dass sie aussagen müssen, aber es gibt kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Als nahe Angehöriger einer Person kann ich als Zeuge die Aussage verweigern, das heißt also Verwandte in gerader Linie, ich bin Vater, Mutter, Kind, Großmutter, das geht dann bis zum Cousin, da kann man sich dann auch immer drüber streiten, weil in vielen arabischen Familien sind alle Cousins und dann ist es wirklich so, dann ist es halt schwierig zu sagen, ist das denn jetzt auch nach deutschem Recht ein wirklicher Cousin. Wie gesagt, also dieses Zeugnisverweigerungsrecht haben die geraden Verwandten, haben aber auch Lebenspartner, haben Ehegatten und Verlobte. Das ist natürlich besonders interessant, weil ein Verlöbnis ist jetzt anders als eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder eine Ehe, jetzt keine Sache, die man irgendwo schriftlich hat. Ja, das ist eine Sache zwischen den beiden Beteiligten. Und da ja eigentlich alle Beziehungen für ewig halten sollten, sind ja in dem Sinne quasi auch alle verlobt. So denken dann viele und dann wird dann, ich sehe da schon den fragenden Blick, aber das wird in Ermittlungsverfahren gerne benutzt, dass man gesagt hat, ja, man ist verlobt, um in den Genuss dieses Zeugnisverweigerungsrechts zu kommen. Daneben gibt es noch Auskunftsverweigerungsrechner, die lasse ich jetzt mal, das ist jetzt nicht so relevant für hier. Ja, das Ermittlungsverfahren kann Abschluss finden, entweder durch eine Anklage, also die Staatsanwaltschaft sagt dann irgendwann, jo, ne, das ist, das passt, durch eine Einstellung, dass erwiesen wird, es gibt im Grunde keinen hinreichenden Tatverdacht, oder aber gibt es noch so eine Zwischenform, das ist dann eingeführt worden, weil die Staatsanwaltschaft meint, sie hätten viel zu tun, dass man sagt, Einstellung gegen Auflagen. Jetzt weiß ich, dass zum Beispiel in der Broschüre der Roten Hilfe von sowas ganz, ganz immens abgeraten wird, weil das, sage ich mal, eine Kooperation mit dem Staat wäre. Ne? Also das heißt, also man kauft sich davon frei, in einem Strafverfahren weiter ausgesetzt zu sein, unter der Zahlung von, was weiß ich, 500 Euro ans Kinderheim oder sonst was. Das muss jeder selber wissen. Es gibt Leute, die ziehen das dann auch durch, sagen, das sehe ich nicht ein, ich kooperiere grundsätzlich nicht. Unter rein Verteidigungsgesichtspunkten ist das natürlich eher unüblich. Also, sage ich mal, ganz klassische Kriminelle sind froh, wenn ein Verfahren eingestellt wird. Muss aber jeder selber wissen. Wenn ich jetzt nicht als Beschuldigter in so einem Strafverfahren drin bin, sondern als Zeuge, dann kann ja mir auch passieren, dass man als Zeuge geladen wird. Zu Vernehmungen, sei es jetzt beim Gericht, sei es bei Strafverfolgungsbehörden. Auch da ist es so, diese Vorladung als Zeugin, die kann nicht durchgesetzt werden bei der Polizei durch Zwang. Das heißt, auch als Zeuge oder Zeugin ist man nicht verpflichtet, da aufzutauchen. Was ja, sage ich mal, auch vielleicht mal Sinn machen kann, da nicht hinzugehen. Gerade in politischen Zusammenhängen, weil, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es dem Polizeibeamten nicht immer nur darum geht, jemanden wirklich konkret dran zu bekommen, sondern es geht auch darum, sage ich mal, Umfeld auszuforschen, alles aktenkundig zu machen, weil die sich professionell oder schwerpunktmäßig mit gewissen Szenen beschäftigen, die sind dankbar für jede Information, die bekommen. Heißt also, es macht auch eigentlich dann Sinn, vielleicht als Zeugin oder Zeuge dann nichts zu sagen. Bei Staatsanwaltschaft und Gericht muss man auftauchen und da hat man dann aber auch nicht die Möglichkeit, nichts zu sagen. Das heißt, als Zeuge ist man im Grunde auch verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. So, weil dann nämlich gesagt wird, es sei denn, man hat jetzt dieses Zeugnisverweigerungsrecht. Weil dann gesagt wird, das ist ja eigentlich eine Staatsbürgerpflicht, jeder kann eigentlich froh sein, dass es den Staat gibt und dass da im Grunde diese Zeugenaussage gemacht werden darf. Ich habe jetzt hier nochmal so einen Äußerungsbogen als Zeuge mitgebracht und ich möchte da eigentlich auf eine Sache hinweisen, die ist für Zeugen und auch im Rahmen von beschuldigten Einladungen, ist das so ein Trick der Polizei, um an Aussagen ranzukommen. Und zwar, wenn ihr euch oben dieses Kästchen hier anguckt, da ist ziemlich zentral ist da ein Paragraph und da steht Gesetz über das Ordnungswidrigkeitengesetz. Da würde ich gleich noch kurz was zu sagen wollen. Und zwar ist es so, durch dieses Kästchen, dieses Zitat des Paragraphen im Ordnungswidrigkeitengesetz, suggerieren die einem, dass man eine Verpflichtung habe, auszusagen bzw. Angaben zu machen. Und zwar ist der Hintergrund der, es ist ja mal irgendwann im Dritten Reich eingeführt worden, im Nationalsozialismus, dass man sich in Deutschland immer auszuweisen habe und sagen müsse, wer man so ist. Hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist ja eigentlich auch das Maximum, was man sagen muss, nämlich das, was im Ausweis drinsteht, beziehungsweise das, was man beruflich macht. Und macht man das nicht, dann kann man sich eine Ordnungswidrigkeit strafbar machen, also kann wegen einer Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Das ist aber auch alles. Das heißt, das, was man sagen muss, ist, wer man ist, nämlich diese Person darzustellen. Und hier oben ist es aber so, und das erlebe ich immer wieder, wenn Mandanten mit solchen Schreiben zu mir kommen und ich sage denen, nee, sie müssen aber gar nichts sagen dazu, sie sind nicht dazu verpflichtet. Und wenn die sich das mal durchgelesen haben, weil viele lesen es auch nicht, aber wenn sie sich durchgelesen haben, sagen die natürlich, ja, aber da steht doch drin, ich mache mich gegebenenfalls strafbar und ich muss was zahlen, wenn ich nicht aussage. Das ist absoluter Schwachsinn, es bezieht sich nicht auf die Aussage, sondern es bezieht sich nur auf die Daten, auf die persönlichen Daten. Und die muss man ja nicht nochmal angeben, weil sonst hätte die Polizei ihm ja gar keinen Brief schicken können. Die sind ja bekannt. Also alles, was die wissen müssen, wissen die, wenn man so ein Schreiben bekommt. Wird aber gerne genutzt und von sowas sollte man sich auch nicht einschüchtern lassen. Wie gesagt, das ist halt so ein Trick für die, also an Aussagen ranzukommen. Zum Strafverfahren selber, wer ist das jetzt? Wenn gewünscht ist, kann ich auch gerne noch zu der Verhandlung was sagen. Was ich aber abschließend noch sagen will, ist, man macht nichts falsch, wenn man nichts sagt. Auf gar keinen Fall. Man kann, wenn man es denn will, wenn man nicht sagt, man macht irgendwie eine Komplettverweigerung und will ein politisches Verfahren führen, kann man nach Einsichtnahme der Akte durch den Verteidiger eine Aussage abgeben und die wird in der Regel dann über den Verteidiger abgegeben. Das heißt, man selber hat keinerlei Kontakt zur Verwaltung, zu den Ermittlungsbehörden und kann in dem Sinne auch nichts Falsches sagen. Es ist ja so, wenn man in der Vernehmungssituation sitzt, die Polizeibeamten wissen über alles Bescheid, man selber weiß gar nichts. Selbst wenn man von denen belehrt wird, ne, sie können auch Entlastendes sagen, sie können auch entlastende Beweismittel benennen, dann führt das in der Regel nicht dazu, dass man damit Erfolg hat, weil man hat ja überhaupt gar keine Ahnung, was wissen die über einen. Es kann ja auch sein, dass die bisher sehr wenig wissen und erstmal so ein bisschen im Nebel stochern. Gibt man denen jetzt selber irgendwie bekannt, ja, ich war mit dem und dem und dem unterwegs, dann haben die noch mehr Ermittlungsansätze. Das heißt, man liefert denen die Ermittlungsansätze, die ohne so eine ungetimte Aussage gar nicht hätten. Viele, die dann so kommen und sich nicht vorher damit befassen haben, sagen, ja, aber da mache ich mich doch durch verdächtig. Oder vielleicht habe ich dann später Probleme oder ich kann nicht mehr das entlastend einbringen in das Verfahren, was ich eigentlich einbringen möchte. Dadurch, dass ich abwarte, dass ich einen Verteidiger beauftragte, bis der Akteneinsicht hat. Das ist totaler Quatsch, weil die Akteneinsicht kriegt jeder Verteidiger zwar erst, wenn die Polizei durchermittelt hat, aber bevor die Staatsanwaltschaft entscheidet. Das heißt, dieser Verfahrensabschnitt ist überhaupt noch nicht durch. Es bestehen alle Chancen und gemeinsam mit dem Verteidiger kann man nicht gucken, was ist denn in der Akte überhaupt drin. In manchen Akten ergibt sich schon mal gar nichts, das heißt, man muss gar keine Aussage machen. Es reicht aus, wenn man zwei, drei Sätze schreibt und sagt, aus dem Akteninhalt ergibt sich schon überhaupt gar kein hinreichender Tatverdacht. Punkt. So. Und dann führt das oft auch zur Einstellung. Es kann sein, dass man gemeinsam mit dem Mandanten doch noch entscheidet, man muss vielleicht noch jemanden benennen, aber dann weiß man genauso viel wie die Ermittlungsbehörden. Wichtig ist, dass man versucht, Waffengleichheit herzustellen. Ist schwierig, aber am nächsten kommt man dem immer noch, indem man abwartet und das Verfahren so weit führt, dass man sagt, ich weiß genauso viel wie die und ich kann mit meinem Verteidiger gemeinsam entscheiden, gibt es eine Aussage, gibt es keine Aussage und die mache ich dann nicht selber, sondern die gibt es dann schriftlich. So. Und dann kann man immer noch, wenn dieses erste Schreiben draußen ist, kann es manchmal Sinn machen, dass ein Verteidiger dann mit dem Staatsanwalt telefoniert und guckt, ob man nicht über irgendeine andere Verfahrensbeendigung als eine Anklagehebung reden kann, wenn es denn gewollt ist. Das wollte ich zum Verfahren noch sagen. Ist da noch irgendwas gewünscht? Ich glaube, ich bin schon sehr lange dran. Ich hätte eigentlich noch was zum Versammlungsrecht und zu verschiedenen anderen Sachen. Kennzeichnungspflichten, Polizeibeamter, muss, weiß nicht, wir können auch kurz eine Pause machen. Wie ist es gewünscht? Weiter. Gibt's noch Fragen zu dem Ermittlungsverfahren, zum Strafverfahren? Wie läuft ein Gerichtsverfahren? Zur Akteneinsicht. Ja. Gibt es eine Frist, die wir die Akteneinsicht gewähren müssen? Ab Abschluss des Ermittlungsverfahrens. Also es muss, also genau, gut, dass du das fragst. Jeder Beschuldigte hat einmal im Ermittlungsverfahren das Recht, sich dazu zu äußern. Entweder direkt am Anfang bei der vorläufigen Festnahme oder später durch diese Ladung, die ich habe auch rumgehen lassen. Das heißt, es gibt auch ein Äußerungsrecht. So, du musst es nicht machen, du kannst es machen. Spätestens dann, wenn du dann dran warst mit deiner Aussage oder mit deiner Nicht-Aussage und die haben alles ermittelt, die sind allen Beweisantritten nachgegangen, die haben alle Zeugen gehört, die sie eventuell haben, dann geht die Akte von der Polizei an die Staatsanwaltschaft. Und das ist genau dieser Punkt, wo du ein Recht hast, die Akte zu bekommen. Erst dann. Also die Polizei rückt Akten nicht raus. In Einzelfällen kann es mal sein, dass ein Polizeibeamter, wenn er, sag ich mal, neben den gesetzlichen Dingen mit einem Verteidiger gerne was ausdealen will, sagt, ich habe die und die Aussagen, gucken Sie mal kurz rein. Kann sein. Aber ein Akteneinsichtsrecht hast du erst, wenn das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist, bevor die Staatsanwaltschaft entscheidet. Und dann kriegst du die Akte. Wie lange so ein Ermittlungsverfahren dauert, ist ja immer unterschiedlich. Hast du 500 Zeugen, dann werden 500 Zeugen gehört. Dann kann so ein Verfahren auch dauern. Also da gibt es im Grunde keine Fristen, aber der Zeitpunkt ist immer der Abschluss des Ermittlungsverfahrens. Ja, und danach kann es immer noch Sinn machen, mehrfach Akteneinsicht zu beantragen, ne? Bevor der Gerichtstermin nochmal ist zur Vorbereitung. Das kann Sinn machen, wenn zwischendurch nochmal was gelaufen ist, wenn es vielleicht auch Untersuchungshaft gab und. Ne? Aber dafür gibt es jetzt keinen, also hängt ja im Grunde von der Polizei ab, wie lange die ermitteln. Und sonst noch was dazu? Okay, dann mache ich mal weiter mit der Gefahrenabwehr, mit dem Verwaltungsrecht. Ich versuche mich da aber auch kurz zu fassen, da spreche ich. Wir haben ja einmal den Staat quasi als verfolgende Instanz und wir haben einmal können den Staat haben als Instanz der Gefahrenabwehr. Ne? Das heißt also, Polizei hat so eine Zwitteraufgabe in Deutschland. Gefahrenabwehr heißt, ich habe jetzt irgendwie Erkenntnisse über irgendjemanden, weil ich szenekundiger Beamter bin. Und schreibt dir mal von einer Großdemonstration mal pro forma an. So, das ist so, sag ich mal, die niedrigste Eingriffsschwelle bei der Gefahrenabwehr. So eine klassische Gefährderansprache. Ne? Ich kriege dann so ein Schreiben, wo drin steht, Nächste Woche ist Großdemonstration in Bonn. Ich weiß, dass Sie seit langer Zeit Mitglied sind in der politischen Szene in was weiß ich wo. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, wir haben Sie im Auge, und machen Sie sich da strafbar, dann werden Sie mit der Härte des Gesetzes verfolgt. So, das ist im Grunde wie so ein Warnschuss. Ne? Hat wenige Konsequenzen, ist vielleicht unangenehm, weil man dann auch weiß, dass Sie einen wirklich auf dem Kieker haben. Aber mehr ist das erstmal auch nicht. Was anderes ist das dann schon bei Sachen wie Aufenthaltsverboten, Platzverweisen, Passbeschränkungen und so weiter. Das sind alles Sachen, wo die Hürden für die Polizei höher liegen als bei dieser Gefährderansprache. Das kann man auch gerichtlich überprüfen lassen. Ist natürlich teilweise für den konkreten Fall, nehmen wir jetzt wieder den Beispiel Demonstration, witzlos, weil wenn in 2 Wochen die Demonstration ist und ich habe so ein Aufenthaltsverbot, ich darf mich, sag ich mal, an den Bahnhöfen in Dortmund plus 500 Meter Umkreis, darf ich mich nicht aufhalten, dann ist es witzlos, dagegen bei Gericht vorzugehen, weil das entscheiden dann die Verwaltungsgerichte, das dauert 2 bis 3 Jahre. Das heißt also, für den konkreten Fall habe ich nichts, aber ich kann eine sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage machen, und wenn man einen langen Atem hat und man hat vielleicht eine Gruppe hinter sich, die vielleicht irgendeine Soli-Kasse hat oder sowas, dann kann man sowas mal durchexerzieren, weil es durchaus Fälle gibt, gerade bei diesen Geschichten, die der Gefahrenabwehr dienen, dass die Polizei da ganz, ganz weit über das Ziel hinausschießt. Das heißt, die müssen im Grunde darlegen, eine Gefahrenprognose, es muss begründet sein, warum die Person, warum an diesem Tag, warum dieser Umkreis, ne? Und das muss dann auch alles noch verhältnismäßig sein. Das heißt, also ich hab mal so eine Sache gehabt, in Essen ist das durchgeführt worden. Im Grunde konnte, also es waren alle Bahnhöfe im ganzen Stadtgebiet plus Umfeld, durften nicht betreten werden, und dieser Bahnkreis war dann so gewählt, dass die Person eigentlich gar nicht hätte rausgehen können mehr, so, wenn sie nicht dagegen hätte verstoßen wollen. Das hat zwar auch 3 Jahre gedauert, bis die das dann eingesehen haben, aber wie gesagt, man kann sowas mal durchexerzieren. Kostet Geld, kostet auch ein bisschen langen Atem. So, das wären die Aufenthaltsverbote, klar, für Meldeauflagen, Passbeschränkungen und so weiter, da sind die Eingriffshürden dann noch größer. Ne? Was weiß ich, man will zum G8-Gipfel nach Genua reisen oder so und der Pass wird eingezogen oder beschränkt. Das wären dann so Sachen, da gehört dann aber ganz, ganz viel dazu an Gefahrenprognose, an Aufwand für die Behörden, um das dann auch so durchzusetzen. Ich würde das dabei erstmal belassen. Es gibt ganz, ganz viel dazu sagen, da kann man aber wahrscheinlich einen eigenen Abend dazu machen. Wenn da jetzt Fragen dazu sind, würde ich das jetzt schon mal da hinsichtlich dieser Gefahrenabwehr in die Fragenrunde geben, um dazu noch was zu sagen, weil ich habe ein paar Sachen, die ich noch gerne sagen würde. Okay, das kann, glaube ich, keine Meldung. Was auch zur Gefahrenabwehr gehört und wo jeder, sage ich mal, sich auch darüber Gedanken machen muss, sind auch schon mehrfach ähnliche Fragen gekommen, ist, dass Dateien geführt werden. Ne, in ganz, ganz unterschiedlichen Ausmaßen, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und da hat es ja auch in den letzten Jahren diverse Anfragen gegeben durch die Parteien der Linken im Bundestag, wie das denn mit den Dateien ist im politischen Spektrum, vor allem nachdem der Bundesbeauftragte für Datenschutz da massive Kritik dran geübt hat, insbesondere an den einzelnen Dateien, Dateigewalttäter links, politisch motivierte Kriminalität links und innere Sicherheit. Da standen teilweise über Jahre Personenmengen drin, die, also wenn die wirklich alle politisch motivierte Kriminalität links begangen hätten, dann wäre das ja wie in Italien in den 70er Jahren gewesen, dass man wirklich 10.000 von Leuten im Untergrund gehabt hätte fast. In solche Dateien kann man ganz, ganz leicht reingeraten, man kommt fast nie wieder raus, es sei denn, die Dateien werden insgesamt gelöscht, wenn irgendwo mal, sag ich mal, politischer Druck gemacht wird oder sowas mal durch den Datenschutzbeauftragten auffällt. Derzeit sind 18 Dateien, die aktiv sind. Die sind massiv eingeschränkt worden, auch aufgrund des Drucks, der, sag ich mal, auch politisch ausgeübt wurde. Derzeit haben wir, Stand 2015, politisch motivierte Kriminalität links 3.819 Personen. Das war mal locker dreifach so viel, bevor diese ganze Problematik aufkam. Und ja, wie gesagt, man hat ein Recht darauf, informiert zu werden, wenn man drinsteht, wenn man anfragt. Ob das Sinn macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht mache ich die auch auf mich aufmerksam. Ob sowas wirklich gelöscht wird, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht gibt es nochmal unter Dateien. Das mag alles sein. Vor allem, und das ist jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorie, auf den Bereich Fußball bezogen gibt es ja da auch Sammeldateien. Es gibt die Datei Gewalttäter Sport. Die ist gesetzlich geregelt. Da gibt es im Grunde Dinge für, die das auch reglementieren. Was aber vor kurzem bekannt geworden ist, die szenekundigen Beamten in dem Bereich, und ich denke mal, im Staatsschutz wird es nicht anders sein, die führen nochmal Unterdateien. Das heißt also, die Polizei selber führt nochmal Dateien, nicht beim BKA, sondern es gibt SKB-Dateien, wo auch nochmal massiv Daten gesammelt werden, und die sind gesetzlich ganz, ganz heikel und fraglich, weil es gibt überhaupt gar keine Grundlagen. So. Und wo es keine Grundlagen gibt und man gar nichts davon weiß, dann kommt sowas vielleicht mal durch Zufall raus oder auch nicht. Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten ist ja auch immer ein großes Thema, dass da vielleicht auf Demonstrationen danach gefragt wird, ja, weisen Sie sich mal aus oder wird sowas gewünscht, ist sowas, also es gab ja mal den Versuch in Nordrhein-Westfalen, der ist ja gescheitert am Widerstand der Schwestergewerkschaft der FAO, der Gewerkschaft der Polizei. Es ist auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen gescheitert, und jetzt gibt es ja diesen Gesetzesentwurf, wo, sag ich mal, so ein halbgarer Kompromiss gefunden wurde, dass es zwar eine anonymisierte Kennzeichnung geben wird mit Zahlenkombination und Buchstabenkombination und einer Bodycam, und da wurde, wie ich finde, ziemlich perverses Argument angeführt, gerade bei häuslicher Gewalt wären Polizeibeamte selber Gewalt ausgesetzt und deswegen müssten Bodycams eingeführt werden für Polizeibeamte. Das finde ich, also sag mal ganz ehrlich, praktisch, ich mache viel Opferschutz, sind die Polizeibeamten in dem Fall meist überhaupt nicht die Opfer, sondern die Frauen, die da geschlagen werden. Und es wird so sein, dass das nicht dem Schutz, sag ich mal, irgendwelche Opfer der Polizeibeamten, sondern es wird definitiv der Strafverfolgung dienen. Ne? Also das ist so eine Geschichte, die, sag ich mal, über die Hintertür eingeführt wird, mit der Begründung, auf der anderen Seite versuchen wir mal, die anonymisierte Kennzeichnungspflicht einzuführen. Zum Versammlungsrecht. Gibt es da vorher irgendwelche besonderen Wünsche, was ich da sagen soll? Weil ich würde das jetzt nicht ellenlang ausführen wollen. Also ich kann es mal, aber gibt es da irgendwas Besonderes? Also unangemeldete Sachen. Also meinst du jetzt im Sinne von, also es gibt, genau. Also sowas. Genau, okay. In Deutschland ist es so, jeder darf sich versammeln zur Meinungskundgabe, also jetzt mal unabhängig von Geschichten wie kulturellen Veranstaltungen, subkulturellen Veranstaltungen, da gab es ja Love Parade, Fuck Parade, Hate Parade und sonstige Sachen, da ist ja auch viel drüber diskutiert worden, fallen die unter den Schutz des Versammlungsrechts oder auch nicht, weil es nämlich so ist, dass das ganze Konstrukt des Versammlungsgesetzes eigentlich Rechte garantieren soll und auch besondere Privilegien gewährt, die jetzt, sag ich mal, kulturelle Veranstaltungen nicht haben. Und da ist es so, dass eigentlich jeder demonstrieren darf. Im Grundgesetz steht, eigentlich ist es im deutschen Recht, aber weil das im Grunde über das allgemeine Gleichheitsrecht so ist, dass auch Ausländer das dürfen, darf in Deutschland eigentlich jeder demonstrieren. Und jetzt ist halt die Frage, ist sowas anzumelden, ja oder nein? Demonstrationen sind grundsätzlich anzumelden, und zwar 48 Stunden vor der Bekanntgabe der Demonstration. Also das heißt also nicht 48 Stunden, bevor die stattfindet, sondern 48 Stunden, bevor ich das öffentlich bekannt mache. Es gibt einen Anmeldezwang, aber es gibt keine Genehmigungspflicht. Also das heißt, im Grunde werden die nicht genehmigt, sondern es wird bestätigt, dass die angemeldet wurden. So ist das. Ne? Das kann dann mit Auflagen versehen werden, wenn Gefahrenprognosen sind und. Es müssen Ordner gestellt werden, Fronttransparente nicht oder keine Seile, irgendwie solche klassischen Geschichten. Also als Auflagen können da gemacht werden oder kein Lautsprecher hier oder nur ein Lautsprecherwagen, nicht drei, solche Geschichten. Jetzt ist es ja so, dass manchmal ein ganz konkreter Anlass bestehen kann, eine Demonstration durchzuführen, und man dann nicht 48 Stunden Zeit hat, bevor man das bewirbt. Und dann unterscheidet man zwischen sogenannten Eilversammlungen und Spontanversammlungen, was im Endeffekt aber, sag ich mal, dieselbe Konsequenz hat. Spontanversammlungen sind Dinge, wo es auch keinen Anmelder gibt, die sich wirklich spontan entwickeln. Ne? Also man hat irgendeine Situation, wo 500 Leute was sehen, und es entwickelt sich eine Dynamik. Es gibt keinen Anmelder, es gibt keine Verantwortlichen. Eilversammlungen sind Dinge, die ähnlich, sag ich mal, behandelt werden. Es gibt keine Anmeldepflicht, weil du die 48 Stunden nicht einhalten kannst, sondern du hast jetzt einen konkreten Anlass. Weiß ich nicht. Heute Abend, konntest du immer was, wird hier irgendjemand zusammengeschlagen von Nazis, und alle Leute beschließen jetzt hier im Raum, wir machen jetzt hier eine Spontanversammlung, also eine Eilversammlung. So, dann gibt es da dafür keine Anmeldepflicht. Ja? Was aber nicht so konsequent hat, dass du nicht im Grunde Auflagen ausgesetzt sein kannst durch die dann eintretenden Polizeibeamten. Ne? Also die können dann unter dem Gesichtspunkt auch sagen, wir machen zur Auflage das, ne, was auch immer, was sie jetzt gerade für sinnvoll erachten. Du hast natürlich dann das Problem bei diesen Eilversammlungen noch viel stärker. Es gibt bei angemeldeten Veranstaltungen die Möglichkeit so eines Kooperationsgesprächs. Das ist nicht verpflichtend, muss man nicht hingehen, kann man machen. So. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, manchmal macht es überhaupt gar keinen Sinn. Oder meistens macht es vielleicht gar keinen Sinn, weil eigentlich geht es darum, auch wieder um Ausforschung. Also das heißt also, dieses Kooperationsgespräch kann man machen, muss man nicht machen. Führt im Endeffekt auch nicht dazu, dass Auflagen wahrscheinlich nicht stattfinden oder man andere Auflagen bekommt. Dann eine Frage konkret, was jetzt bei Spontanversammlungen ist. Was wolltest du da wissen? Oder Eilversammlungen? Irgendwas Spezielles generell so das Thema. Also, wenn mich das halt ziemlich ankotzt, dass immer eine Person geben muss, die ihre Daten preisgeben muss, nur damit man demonstrieren kann oder Kundgebung anmelden kann. Ja, das wird immer probiert und es ist natürlich auch oft so, dass viel oder dass oft dann auch gesagt wird, wir sind alle Anmelder oder es gibt gar keinen Anmelder oder irgendwie sowas. Ne? In der konkreten Situation führt das dazu, dass die Fronten einfach verhärten, muss man einfach so sagen, also rein praktisch. Ne? Also da muss man wirklich vom Praktischen denken, du hast rechtlich viele Möglichkeiten, es gibt auch überhaupt nicht, sag mal, die Möglichkeit, dich dazu zu zwingen, also manchmal wird ja dann auch gesagt, ja, dann nehmen wir halt dich. So, du bist jetzt hier der Versammlungsleiter oder sowas. Weil eigentlich muss jede Versammlung einen Versammlungsleiter haben. Ja. Kann jetzt niemand durch die Polizei zu gezwungen werden, das zu machen. Hat jetzt aber auch nicht die Konsequenz für denjenigen, der jetzt Versammlungsleiter ist, sagen wir mal, wir haben eine angemeldete Versammlung, dass der für alles verantwortlich ist, was bei der Demonstration passiert oder bei der Veranstaltung passiert. Ne, strafrechtlich gesehen. Ja. Ja, aber auch da gibt es ja hat die Justiz ja auch schon probiert, Versammlungsleiter dran zu kriegen, weil irgendwelche Straftaten aus der Versammlung begangen wurden. Ja, klar. Ne? Also wenn du sowas aktiv förderst, also das muss dann immer über den Umweg gehen. Die würden dann nicht sagen, sie sind Versammlungsleiter und deshalb, sondern weil sie sind nicht eingeschritten, sie haben das vielleicht unterstützt oder sowas. Oder es gibt im Versammlungsgesetz separate Straftatbestände für Versammlungsleiter. Also wie zum Beispiel, du führst eine verbotene Versammlung durch, oder du hältst dich nicht an Auflagen, sowas. Ne? Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, dass man sich auch dass man eine Straftat begeht oder eine Ordnungswidrigkeit begeht dadurch. Ich habe auch noch konkret zu der Sache, das Beispiel mit, kann ich eine Eilversammlung nur machen, wenn es quasi sowas gibt wie ja, irgendein Ereignis, oder kann es auch sein, ich sitze mit fünf Freunden zusammen und denke, oh, heute wäre ein Infotisch cool in der Innenstadt. Und was passiert quasi, wenn man, was wären so die juristischen Konsequenzen? Ist das schon eine Straftat? Und inwieweit wird sowas nachhaltig verfolgt? So ein Verstoß, wo sonst keine Straftat, sondern nur der reine, man hat sich angemeldet. Ja, also in Infotisch an sich ist ja, es sei denn, ihr habt da noch einen anderen Kundgeber, also es muss ja so einen Kundgebungscharakter haben, euer Infotisch. Na, ansonsten ist es, sage ich mal, nur eine Sondernutzung des Straßenraums. Und das müsstest du dann im Grunde anmelden bei der Ordnungsbehörde und sagen, ich hätte gerne für die Zeit von bis da einen Tisch stehen. So, ne, das ist dann im Grunde nochmal was anderes. Dann hast du aber auch auf der, sag ich mal, umgekehrt nicht die Privilegien, die eine Versammlung hat. Weil eine angemeldete Versammlung hat auch Privilegien. Das heißt, im Grunde muss die geschützt werden, also vor Übergriffen. Na, und bei angemeldeten Versammlungen hast du auch noch dieses Privileg des Erstanmelders in der Regel. Gibt es Ausnahmen von, aber jetzt angenommen, ihr wollt eine Versammlung machen in Dorstfeld und die Nazis wollen aber auch so, und ihr seid aber zuerst dran. Dann ist eigentlich der Erstanmelder grundsätzlich vorrangig zu behandeln. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, da wird dann gesagt, ja, ne, du nix berechtigt. Es gibt dann Ausnahmen, wo dann gesagt wird, ja, aber das andere hat mehr örtlichen Bezug oder wie auch immer. Also ihr könnt es auf jeden Fall begründen, wenn sie dieses Erstanmelderprivileg umgehen wollen. Wenn du jetzt ganz spontan mit 5 Leuten. 5 Leute reichen ja für eine Versammlung auch, reichen auch für eine Demo. Ne? Wir sind hier spontan, weil wir wollen eine Einversammlung machen. Dann könnt ihr das machen, könnt ihr auch dann sag ich mal, vor Ort oder beim Polizeibeamten dann anmelden. Ihr dürft es nur nicht umgehen wollen. Also ihr dürft jetzt nicht sagen, in 3 Wochen machen wir das mal als Eilversammlung. So, und wenn die euch da auf die Schliche kommen und sagen, ja, aber eigentlich wissen wir, das war ja schon vorher klar, die hätten es anmelden können, dann ist es ein Problem. Es ist aber auch in dem Sinne dann keine Straftat. Ihr habt dann, sage ich mal, nur Probleme, dass ihr vor Ort vielleicht Platzverweise bekommt, ihr bekommt Auflagen. Ne? Also die Schwellen für die Polizei dann einzugreifen und euch nicht zu schützen, euch nicht bei eurem Recht der Demonstration zu unterstützen, sind dann natürlich viel, viel höher. Wenn sowas, sage ich mal, so spontan passiert. Aber man braucht im Prinzip keinen wirklichen Grund. Man kann einfach sagen, ja, nee, also Grund ist sowieso nicht. Also es gibt auch, das Oberverwaltungsgericht Münster hat auch mal entschieden, eine Demonstration für nichts ist auch eine Demonstration. Also weil es gibt halt im Grunde das Nichts. So, man kann nichts, da kann man auch philosophisch sehen, wie auch immer, aber einen bestimmten Grund brauchst du nicht. Also es muss einen Grund geben, aber der Grund ist ganz, ganz weit. Also es braucht einen Kundgebungscharakter, aber wenn du fürs Nichts bist, dann bist du halt fürs Nichts. Und wenn 5 Leute fürs Nichts sind, dann ist auch das geschützt. Na, so. Und das machen sich halt auch viele zunutze, die, sagen wir, diese ganzen Spaßparteien oder so, wenn die irgendwie was machen. Na, aber wie gesagt, das ist ganz, ganz weitgehend. Du brauchst einen Grund, aber der Grund, der darf dir in dem Sinne so nicht vorgegeben werden. Der wird auch nicht irgendwie, also auch der Grund oder so, der wird nicht, der wird auch nicht bewertet. Also das, da ist die Rechtsprechung auch sehr, sehr weitgehend, dass sowas überhaupt nicht ist. Ich habe da noch so ein paar Beispiele. Zum Beispiel diese Auflagen bei einer Demonstration, wenn es um diese, sag ich mal, diese Scherzgeschichten geht, die sogenannte Red Clown Army. Ne? Also das sind so Leute, die verkleiden sich als Clowns oder sonst wie und versuchen dann, sag ich mal, die Staatsmacht in dem Sinne vielleicht zu karikieren, lächerlich zu machen, indem die denen nahe kommen, Blumen anstecken, sonstige Geschichten machen. Da hat es Auflagen gegeben, wo gesagt wurde, das wäre, also das ist auf jeden Fall berechtigt zu sagen, diese Red Clown Army oder solche Geschichten dürfen sich nicht auf 2 Metern Polizeibeamten nähern. Also solche Geschichten sind zum Beispiel entschieden. Also solche Auflagen werden zum Beispiel bei einer angemeldeten Demonstration gehen durch. Auf der anderen Seite hat auch das Oberverwaltungsgericht Münster gesagt, solche Probeblockaden oder Blockadetrainings, die sind auch vom Versammlungsrecht umfasst und sind an sich auch keine Straftat. Also im Hinblick von einer Nötigung. Ne? Also es ist versucht worden zu sagen, oder das zu verbieten, zu sagen, Moment, da wird für Straftaten trainiert. Das selber ist eine Straftat, da hat das Oberverwaltungsgericht Münster gesagt, nee, sogar dieses Blockadetraining steht sogar unter dem Schutz des Versammlungsrechts und das zu verbieten, also quasi als Auflage zu machen oder zu verbieten, ist nicht möglich, weil das allein schon ein Kundgebungscharakter ist, dass man sagt, man wäre so bereit, gegen Nazis vorzugehen, um, sag ich mal, die Kundgabe zu machen, wir sind besonders durchsetzungsfähig. Dann gibt es dann noch diese Geschichten, das wird ja manchmal auch gerne kolportiert, dass es Absprachen gibt zwischen manchen Parteien, ne? Die werden dann halt auf so eine Nazi-Demo-Route gelassen und dann sitzen die da 10 Minuten und dann gehen sie auch wieder freiwillig. Es gibt sowas wie symbolische Blockaden, ne? Da kann man den Bogen schließen, Versammlungsrecht, Straftatbestände, Strafverfahrensrecht. Sowas sind dann auch keine, sowas wird toleriert, sowas ist auch in Ordnung, also symbolische Blockaden bis zu 20 Minuten, kann im Einzelfall auch mal nicht durchgehen. Wie gesagt, das ist so, sage ich mal, über den Daumen gepeilt. Wer sowas machen will, kann es machen. Das ist halt eine politische Frage. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die nicht verfolgt würden. Ja, solche Geschichten, wie Blockupy mal versucht hat in Frankfurt. Ja, da wurde ja dazu aufgerufen, sag ich mal, das gesamte Bankenviertel einen Tag zu blockieren. Und da wurde dann gesagt, nee, so eine Voll, das ist absolut verboten. Da wurde die ganze Versammlung quasi wurde nicht genehmigt, wurde gesagt, das gibt es nicht, also eine Vollblockade von ganzen Stadtvierteln und so darf es nicht geben. Da hat auch der Verwaltungsgerichtshof in dem Fall gesagt, nee, das ist auch rechtmäßig so, das ist bestätigt worden. Also solche Geschichten gehen dann halt nicht. Zum Versammlungsrecht, wenn da noch irgendwas ist, ja? Wegen den Auflagen, ja. Wie kann ich dann als Versammlungsleiter gegen Auflagen vorgehen, wenn die mir überhaupt nicht passen oder wenn ich vielleicht, also kann ich dann wirklich, ja, wirklich das ist, genau, Möglichkeit, ja, dagegen vorzugehen, wirklich mit Argumenten zu sagen, das beschränkt dann auch mein Versammlungsrecht? Ja, also weil das im Grunde, das ist genauso wie bei diesen Gefahrenabwehrmaßnahmen, du kannst im Grunde auch alle Auflagen kannst du angehen. Die Frage ist dann halt immer, wie schnell kriegst du dann eine gerichtliche Entscheidung drüber? Oder musst du, sag ich mal, im Nachhinein entschieden bekommen, ist das was rechtmäßig oder was nicht rechtmäßig. Du kannst jede Auflage angreifen, ist dann halt immer eine Abwägungsfrage und da sind die, aber da sind die Gerichte wirklich eher in Richtung tendierend Gefahrenabwehr, Prognoseentscheidungen. Ist das Recht zum Beispiel die erste oder die größte Festnahmesituation nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland war ja der Protest gegen den EU-Gipfel in Essen. Und da wurde ja dann auch gesagt, also da wurde konstruiert durch die Behörden, die dann, sag ich mal, Verbote ausgesprochen haben. Es wäre einmal aufgerufen worden, lasst uns die Sterne vom Himmel holen. So, das war ein Aufruf zur Gewalt. Und das ist so durchgegangen. Und im Grunde sind an dem Tag dann auch über 1500 Leute dann auch festgenommen worden, weil die an der verbotenen, ich meine 1500, wer es reden, vielleicht waren es auch nur 1000. Auf jeden Fall eine Menge Leute festgenommen worden, weil die an der verbotenen Versammlung teilgenommen haben. Ne? Was im Grunde zu nichts geführt hat, weil die Staatsanwaltschaft wären komplett lahmgelegt gewesen, wenn die das alles hätten verfolgen würden. Also ich kenne keinen, der damals verurteilt wurde, wegen der Teilnahme, wegen anderer Geschichten schon, aber ne, so, die haben da einen ganz, ganz großen Spielraum. Und was ist denn, also wenn es jetzt zum Beispiel um Transparente geht, so, dass zum Beispiel zwischen den Transparenten irgendwie Abstand sein muss oder so, oder dass es eine bestimmte Anzahl sein darf oder eine bestimmte Größe oder so, wie sind da so die Chancen, wenn ich dann nachher oder dabei und dann das zu einem Verfahren kommt, wie sind da die Chancen, dass ich dann wirklich auch eine Rechtsprechung bekomme, wo gesagt wird, das war, da hat die Polizei falsch. Ist über das Ziel hinausgeschossen. Das kann ja politisch auch nutzbar sein, also im Nachhinein. Ja, total schwierig, kann man auch, sag ich mal, so abstrakt überhaupt gar nicht sagen. Also es gibt ja wirklich auch ganz, ganz viele Versuche, sag ich mal, von linken Demonstrationen, von rechten Demonstrationen solchen Auflagen entgegenzuwirken, wie zum Beispiel jetzt, wenn jetzt gesagt wird, nee, schwarze Fahnen gehen nicht auf rechten Demonstrationen, weil das ist jetzt zum Beispiel, das ängstigt, sag ich mal, die Betrachter oder die Bevölkerung. Haben die jetzt aber, sag ich mal, einen konkreten Anlass, weil die sagen, wir trauern um was weiß ich wen. So. Ja, dann wird denen eine gewisse Anzahl an Fahnen erlaubt. Das heißt, da ist immer so eine Einschätzung, das kann man wirklich nur von Einzelfall zu Einzelfall sehen. Das ist ganz, ganz schön. Das sind schwarze Fahnen? Ja, das sind die erlaubt worden, ja. Ja. Oh, da haben wir aber Probleme. Von der Symbolik meinst du jetzt? Also, was ist denn das für eine Begründung, dass schwarze Fahnen irgendwie Angst in der Bevölkerung? Ja, es ist gesagt worden, so, und dann haben die das aber durchgesetzt und eine gewisse Anzahl ist dann erlaubt worden. Genau das Gleiche gilt für Fackeln und Trommeln und alles Mögliche oder Seitentransparente. Das ist immer ganz, ganz einzelfallabhängig und im Zweifel können die erstmal viel behaupten und dann musst du die Konsequenz haben, das bis zum Ende durchzuziehen. Dann musst du noch ein Gericht davon überzeugen, dass über das Ziel hinausgeschossen wurde. Also da gibt es wirklich so viele Einzelfallentscheidungen, das ist so abstrakt ganz, ganz schwer zu sagen. Sonst noch was zu den Versammlungen? Okay, ansonsten würde ich mich dann, ich weiß gar nicht, warum ich hier nicht alles verteilt habe, sei es drum, würde ich mich bedanken wollen und ich würde darauf hinweisen wollen, dass eigentlich da vielleicht so eine Serie rausgemacht werden soll, die jetzt dann auch zukünftig vielleicht zum Thema hat, dann, sag ich mal, vielleicht auch Strafverfolgung, Repression gegen linke Bewegungen, die, also vor allem angefangen Anti-Atom-Bewegung, KPD-Verbot, Prozesse gegen den Widerstand, gegen RAF, solche Geschichten, das wird demnächst dann wahrscheinlich auch noch stattfinden. Ansonsten würde ich mich bedanken auch für die Teilnahme und für die Möglichkeit, das hier heute Abend machen zu dürfen und für die Geduld mit mir. Danke.